Genau, dann würde ich so anfangen mit meiner kleinen Einführung. Also ich würde so am Anfang was sagen zur sozialen Entwicklung in Russland Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Würde dann so ein bisschen auf die, vor allen Dingen auf die sozialistischen Parteien eingehen, die in diesem Revolutionsgeschehen eine Rolle gespielt haben. Macht dann so eine grobe Skizze von dem Verlauf von der Revolution und würde dann am Ende nochmal, und das ist dann, glaube ich, so vor allen Dingen auch die Anknüpfung für morgen, was sagen zu den verschiedenen Rätestrukturen, die es halt im Zuge also der Februarrevolution und der Oktoberrevolution halt gegeben hat. Ich habe jetzt sozusagen in der Vorbereitung halt irgendwie vor allen Dingen das Buch halt gelesen, Aufstieg und Fall der Arbeitermacht in Russland von Anita Friedetsky und Rainer Thomann. Das ist irgendwie ein Buch, was sich so vor allen Dingen konzentriert auf die Bewegung der Fabrikkomitees, also was morgen auch nochmal so eine Rolle spielen wird. Und genau, habe ansonsten irgendwie also so auf ältere Lektüre und Notizen irgendwie so zurückgegriffen. Also habe so ein bisschen die bürgerlichen Historiker, die aktuellen auch gelesen, also so Alain Dufaygis und Hildermeyer sind da, glaube ich, so die Vorreiter. Dann irgendwie so Trotzki und so ein paar Sachen immer mal wieder rechts und links halt irgendwie gelesen. Genau, und ihr könnt auf jeden Fall gerne auch irgendwie so Nachfragen stellen, wenn irgendwie was unklar ist, was ich sage. Und könnt am Ende aber auch gerne irgendwie so ergänzen, korrigieren oder. Genau. Genau, es ist jetzt schon so dieses Attribut der Rückständigkeit gefallen. Und das ist tatsächlich in der Geschichtsschreibung von der Oktoberrevolution, wird das, glaube ich, immer wieder betont, dass Russland halt eigentlich ein sehr rückständiges Land gewesen ist im Vergleich mit Westeuropa. Und ich denke, dass dieses Attribut der Rückständigkeit auf jeden Fall so ein paar Aspekte trifft der Sozialgeschichte von Russland. Also zum einen muss man sehen, dass halt nach dem Zerfall des Osmanischen Reichs so Russland sozusagen eines der letzten verbliebenen despotischen Großreiche gewesen ist. Und Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war Russland überwiegend eben durch agrarwirtschaftliche Verhältnisse geprägt. Also über 80% der Bevölkerung waren Bauern. Und der größte Teil des Landes war halt ländlich, landwirtschaftlich geprägt. Und auch die Städte, die sich herausgebildet haben, waren lange irgendwie noch eher so erweiterte Dörfer als irgendwie so eine moderne Stadtstruktur. Und zu der Rückständigkeit gehört auch, dass in Russland sich ja lange keine eigenständige und selbstbewusste bürgerliche Klasse herausgebildet hat, was vor allen Dingen daran lag, dass halt eben die Wirtschaft auch zentralstaatlich gelenkt wurde. Und man kann sehen, während in anderen europäischen Ländern es so eine Aufhebung der Leibeigenschaft und eine Freisetzung der Landbevölkerung gegeben hat, was als ein Prozess, der der Industrialisierung vorausgegangen ist, war das in Russland eigentlich genau umgedreht. Also die Leibeigenschaft wurde erst sehr spät aufgelöst und auch sozusagen diese Aufhebung der Leibeigenschaft hat nicht dazu geführt, dass die Bauern sich sozusagen befreien konnten aus der Abhängigkeit von ihrem Gutsherrn. Also auf verschiedene Art und Weise ist halt diese Abhängigkeit bestehen geblieben. Und dann erst sozusagen merkt man dann im Prozess der Industrialisierung, kommt sozusagen diese Notwendigkeit auf, oh, wir müssen irgendwie sozusagen eine Agrarreform machen, weil das überhaupt den wirtschaftlichen Gang blockiert. Also wo man auch irgendwie so in England ist, sind das ja auch keine geordneten Vorgänge, sondern diese ursprüngliche Akkumulation ist ja gewaltsam, dass die Bauern halt freigesetzt werden. Aber da kann man das eben sehen, dass es das irgendwie so wächst, dass immer mehr Leute in die Städte gehen und dann sozusagen weniger Leute auf dem Land halt sozusagen dafür verantwortlich sind, die Lebensmittel auch für die immer größer werdenden Städte zu produzieren. Und da hat sozusagen auch auf dem Land quasi haben sich die sozialen Verhältnisse umgewälzt und es gab sozusagen da eine Industrialisierung und das war genau in Russland halt nicht der Fall. Ich denke, wenn man halt dieses Attribut der Rückständigkeit nimmt, ist es aber auch in vielen Aspekten ungenau. Wenn man halt irgendwie sieht, die Industrialisierung kam zwar in Russland verspätet, aber dann in den 1890er Jahren hat die Industrialisierung da in einem ungleich schnelleren Tempo eingesetzt. Und also diese 1890er Jahre sind da auf jeden Fall so eine Wende, wo es zu einer Modernisierung kommt, städtische Gesellschaften entstehen, auch eine Bürgergesellschaft entsteht und überhaupt die ganzen sozialen Klassen sich neu ordnen. Die soziale Mobilität steigt, das Hochschulwesen wird ausgebaut und es entsteht auch so eine Sphäre der Öffentlichkeit im modernen Sinne. Und diese Industrialisierung in Russland hat ihren Schwerpunkt vor allen Dingen auf dem Gebiet des Eisenbahnbaus gehabt und in der Schwerindustrie, die auch für den Eisenbahnbau notwendig war. Und da war tatsächlich dann sozusagen auch im europäischen Maßstab Russland schon sehr vorne mit dabei, also was sozusagen Eisenproduktion und Schwerindustrie betrifft. Der Unterschied war dann, dass aber sozusagen irgendwie in England und Preußen das halt privatwirtschaftliche Akteure waren, während in Russland das halt über die staatliche Subventionierung alles ging. Und auch wenn sozusagen dieser Ausbau der Schwerindustrie in Russland sehr massiv gewesen ist, wenn man es dann im Reichsmaßstab sich wieder angeguckt ist, muss man trotzdem sagen, dass irgendwie Agrarwirtschaft und Leichtindustrie und Hausindustrie, dass die eigentlich sozusagen also im Größenverhältnis trotzdem bestimmt geblieben sind. Und im Prozess der Industrialisierung gab es sozusagen, weil man diese Industrialisierung so krass forcieren wollte, dann auch ein Ungleichgewicht. Also es wurde mehr fokussiert auf Produktionsmittel und auf diesen Produktionsgütersektor und es gab so ein Ungleichgewicht dann im Verhältnis zum Konsumptionsgütersektor. Vielleicht greife ich davor, kannst du was sagen über die Bildungsniveau von dieser Landbevölkerung? Wie war das? Also es gab eine sehr niedrige Alphabetisierungsrate. Das ist auf jeden Fall sozusagen ein Ausgangspunkt. Das ändert sich aber auch im Laufe der Zeit. Da will ich dann noch mal was zu sagen, wenn ich zu den Bauern halt explizit komme. Genau. Genau, also das mit diesem Konsumptionsgütersektor, also das ist halt eben dieses Problem, dass der Bedarf auch an Lebensmitteln in den Städten steigt, während aber die Entwicklung auf dem Land durch rückständige Verhältnisse blockiert ist. Und dazu gehört auch, dass die Bauern halt nicht einfach so das Land verlassen können, sondern müssen das halt irgendwie kompliziert beantragen. Also wenn die irgendwie, also auch wenn sie landwirtschaftlich weiterarbeiten wollen, aber irgendwie in ein anderes Gebiet ziehen wollen oder wenn sie in die Städte ziehen wollen, klappt das oft nicht. Also sozusagen die Abwanderung in die Städte ist halt verlangsamt und blockiert. Genau, ich denke, dass sozusagen für den Verlauf von der Oktoberrevolution oder der beiden Revolutionen 1905 und 1917 die Agrarfrage die zentrale Frage ist oder mit die zentrale Frage und glaube auch, dass sozusagen viel von dem Scheitern der Oktoberrevolution an dieser Frage mit dranhängt. Genau. Und auch aus diesem Grund wollte ich nochmal sozusagen so einen extra Blick auf die Bauern in Russland werfen. Da wird dieses Attribut der Rückständigkeit, was im Allgemeinen für Russland gilt, das wird auch im Besonderen nochmal dann auf die Bauern halt angewendet. Und das sozusagen auch eigentlich bei vielen Sozialisten oder zum Beispiel bei Maxim Gorki, der in so literarischen Texten halt die Bauern als ganz düster und vertiert und rückständig halt irgendwie beschrieben hat und es oftmals auch irgendwie so eine Abgrenzung gab von den modernen sozialistischen Bewegungen gegenüber den rückständigen Bauern und dann immer so gesagt wurde, ja, die Bauern haben nur ein borniertes Interesse und die wollen eigentlich nur Landbesitz haben und mehr kann man mit den Bauern eigentlich nicht machen. Und ich denke, dass solche allgemeinen Aussagen über die russischen Bauern, dass das schon deswegen schwierig ist, weil das Zarenreich so groß gewesen ist und deswegen auch die agrarischen Verhältnisse sich irgendwie sozusagen so also von Landstrich zu Landstrich eigentlich sehr unterschiedlich dargestellt haben. Also wie sich die Situation der Bauern dargestellt hat und was für eine politische Haltung die entwickelt haben, das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Also hat es sich um Staatsbauern gehandelt, die auf staatlichem Land gearbeitet haben, oder hat es sich um Gutsbauern gehandelt, die auf einem Gutsbesitz gearbeitet haben? Waren das ehemalige Gutsbauern, die auf irgendeine Weise irgendwie an das Land gekommen sind, das sie bearbeiten und denen das gehört? Besteht dann noch eine Abhängigkeit oder nicht? Verhält sich der Gutsherr dann paternalistisch? Also unterstützt er die Bauern noch trotzdem oder ist es dem auch irgendwie egal oder gibt es eine Nähe da gibt es eine Marktanbindung oder gibt es eine Eisenbahnanbindung? Das sind so sozusagen ganz viele Faktoren, die dazu führen, dass die Verhältnisse der Bauern eigentlich sehr unterschiedlich gewesen sind. Ich würde aber sagen, insgesamt hat dieser Modernisierungsprozess, der in den 1890er Jahren eingesetzt hat, der hat auch die Entwicklung des Dorfes tangiert. Also das ist nicht an den ländlichen Verhältnissen vorbeigegangen. Konkret heißt das zum Beispiel, dass die Bauern über die Semstwos an der lokalständischen Selbstverwaltung beteiligt waren. Also das waren sozusagen in so Regionen halt ländliche Verwaltungseinheiten. Und wo die dann sozusagen im Laufe des 20. Jahrhunderts in diesen Sitzungen, wo eben diese lokalen Angelegenheiten geklärt wurden, auch zunehmend selbstbewusster aufgetreten sind. Und man kann zum Beispiel sehen, so vor und nach der Revolution 1905 haben sich in vielen Gebieten halt so Bauernvereine gegründet, die so gegenseitige Hilfe organisiert haben und Unterstützung. Und also das sind so Faktoren, die sozusagen so ein bisschen dagegen sprechen, dass die Bauern immer nur so isoliert waren und nur dieses ganz pronierte Interesse vertreten haben. Und auch wenn man dann sieht, 1917 und auch in der Oktoberrevolution und danach ist das ja da zentral, dass die Bauern halt sich weigern, irgendwie die Städte zu beliefern und halt dann sagen, wenn wir die Städte beliefern, dann wollen wir im Gegenzug halt irgendwie landwirtschaftliche Maschinen haben. Und dass die so auftreten, also unabhängig davon, wie man das wertet irgendwie, spricht es dafür, dass die ja im Grunde als moderne Marktsubjekte da aufgetreten sind und halt gesagt haben, wir wollen auch was dafür haben und das ist hier ein Tauschverhältnis, das wir eingehen, was auch irgendwie so dagegen spricht, dass die nur also ihr eigenes Land haben und dann nur für sich halt irgendwas machen wollen. Genau, also die Leibeigenschaft ist offiziell schon im Zarenreich aufgehoben worden, also 1861. Die Bauern sind trotzdem abhängig geblieben. Also der größte Teil des Ackerlands ist einfach im Besitz der Adligen geblieben. Die haben das zunehmend teurer verpachtet. Und oft waren eben auch die Regelungen für die Entlassung aus der Leibeigenschaft, dass die Bauern quasi sich das Land zurückkaufen mussten, dadurch sich verschuldet haben bei dem Gutsbesitzer, bei dem sie vorher gearbeitet haben und sozusagen sich an diesem Abhängigkeitsverhältnis dann eigentlich nicht viel verändert hat. Und auch was sozusagen nach dieser Aufhebung der Leibeigenschaft, wie klagt man dann als Bauer eigentlich seine Rechte an? Weil nämlich sozusagen die Justiz im ländlichen Raum halt größtenteils in der Hand des Adels war und deswegen sozusagen diese Rechte im Grunde kaum einklagbar waren. Und auch so drakonische Strafen gab es immer noch. Also auch wenn ein Bauer betrunken war und sich daneben benommen hat, dann hat es das vielleicht schon gereicht, dass der halt irgendwie öffentlich ausgepeitscht wird. Genau, dann haben wir es so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Land mit einer zunehmenden Überbevölkerung zu tun. Also das hatte ich ja schon gesagt, dass sozusagen diese Abwanderung halt irgendwie blockiert ist und diese Prozesse, um den Ort zu wechseln, halt so schwierig sind. Und dass es dann immer mehr Leute auf dem Land gab, hat halt auch dazu geführt, dass so die traditionellen Regelungen, wie läuft die Landverteilung und wird das über irgendwelche Verwandtschaftsverhältnisse geregelt oder gibt es irgendwelche traditionellen Regeln dafür, dass das zunehmend nicht mehr funktioniert hat. Und weil dann eben auch sozusagen mehr Leute auch auf dem Land ernährt werden mussten, wenn es dann sozusagen eine Missernte gab, hat das viel mehr ins Gewicht halt gefallen, weil ja mehr Leute auch davon ernährt werden mussten. Und deswegen kam es sozusagen in dieser Zeit auch immer wieder halt zu krassen Hungerkrisen auch auf dem Land. Genau, also das sind so Faktoren, die so dazu geführt haben, dass es auf dem Land auch eine unglaublich große Wut gegeben hat, die sich dann auch sozusagen in diesen beiden Revolutionen auch Bahn gebrochen hat. Wenn du sozusagen eine zunehmende Überbevölkerung hast und dann sozusagen auch auf dem Land mehr Leute ernährt werden müssen und dann gibt es eine Missernte, dann gibt es mehr Leute, die sozusagen das Problem einfach haben. Muss die dann auch bevorzugt ihr Nahrung abgeben, also quasi, dass die Städte dann bevorzugt wurden und dann die halt auf dem Land eher Hunger hatten als die Stadt? Das weiß ich jetzt nicht genau, wie es in den 1890ern gewesen ist. Wo ich denken würde, die mussten oft auf jeden Fall, also sie mussten hohe Abgaben machen, aber dann vor allen Dingen an Gutsherren oder wo sie halt verschuldet waren. Und ich weiß nicht genau, wie damals schon sozusagen die wirtschaftliche Beziehung zu den Städten waren. Ich weiß nicht, ob das von euch jemand weiß. Weil ich kenne das so, dass es Länder gab mit so Mindestabgaben und wenn halt nichts mehr übrig blieb, dann hatten Pech gehabt ungefähr. Ja, das ist ein bisschen eine offene Frage vielleicht. Ja. Großgrundbesitzer, die ja als waren dann so vielleicht so Adelige, die dann größere Landflächen hatten und die konnten dann wahrscheinlich, vielleicht hat sich dann auch ein Großteil des Getreides wurde dann für die Städte, wurde dann nicht von diesen kleineren Bauern an die Städte geliefert, sondern kam dann vielleicht von diesen adligen Großgrundbesitzern, weil die mehr für den Markt produzieren konnten, weil die größeren Anbauflächen hatten und gegen die Bauern selber, vielleicht, dass sie so wenig Anbauflächen hatten, Probleme hatten, sich selbst so zu ernähren. Ja, genau, also wir können auch irgendwie so gucken, ob das mit der Lautstärke einfach passt, dann können wir es einfach auflassen. Also könnt ihr einfach Bescheid sagen, wenn es nicht irgendwie schlecht verständlich bin oder so. Ja, genau, wir sind eigentlich im Grunde hier alleine. Also genau, also jetzt hatte ich gesagt, dass in Russland quasi die Abwanderung vom Land in die Städte halt langsamer läuft als in anderen europäischen Ländern. Die hat aber trotzdem stattgefunden. Also das war schon auch die Tendenz, dass es diese Abwanderung gibt. Und so entsteht dann eben auch mit der Entwicklung der städtischen Gesellschaften und mit der Industrialisierung entsteht in Russland dann auch ein modernes Industrieproletariat. Und aber auch sozusagen dieses entstehende Proletariat ist nicht von der Agrarfrage zu trennen, einfach schon deshalb, weil die meisten Arbeiterinnen und Arbeiter auch Bauern gewesen sind. Also oftmals haben die Fabrikarbeiter nur saisonweise gearbeitet in den Fabriken. Also die sind dann oft sozusagen, wenn es um die Ernte ging, sind die dann wieder zurück auf die Dörfer gefahren und sind dann sozusagen irgendwie in anderen Fabriken dann in der nächsten Saison halt irgendwie arbeiten gegangen. Viele Industriearbeiter sind auch Teil ihrer Dorfgemeinschaft geblieben. Viele Arbeiter haben Teile ihres Lohns an ihre Familien auf dem Dorf geschickt. Aber auch wenn sie ganz in die Städte gezogen sind, galten sie dann auch dort in den Städten halt weiterhin als Bauern. Also es war dann eher eine Frage der Herkunft als irgendwie der tatsächlichen sozialen Situation. Und das hat also auch so zu so einer doppelten Entfremdung geführt. Also sozusagen die Bauern, die sich auf dieses Leben in den Städten eingelassen haben, die waren da fremd und galten als Bauern und haben sich aber auch zunehmend entfremdet halt von den Dorfgemeinschaften und hatten da auch vielleicht das Bedürfnis, was zu ändern und irgendwie so auszutreten aus solchen Verhältnissen. Genau. Genau, diese bleibende Bindung der Arbeiter an das Land hat auch die Dynamik der Revolutionen von 1905 und 1917 bestimmt. Die Situation der Arbeiter in den Fabriken war äußerst schlecht. Also es gab sozusagen in der Regel 11-Stunden-Tage und 6 Arbeitstage in der Woche. Oft haben die sogar mehr gearbeitet, die Löhne waren enorm niedrig, es gab Disziplinarstrafen, also sehr rigide Fabrikordnungen und wenn es Verstöße dagegen gab, wurde das auch mit Lohnabzügen bestraft, also war dann tatsächlich auch existenziell. Körperliche Züchtigung war auch noch die Regel. Genau, und Streiks waren verboten, gewerkschaftliche Organisierung war illegal, es gab kaum Arbeitsschutzmaßnahmen. Es gab keinen Lohnersatz im Krankheitsfall und auch die Wohnungsverhältnisse in den Städten sind äußerst schlecht gewesen. Also deswegen auch sozusagen so diese Sichtbarkeit, weil halt irgendwie diese Industriearbeiter halt irgendwie in so Elendsquartieren dann halt gewohnt haben und dann auch als irgendwie wie so als niedere Rasse halt auch sichtbar waren. Gab es auch Industriearbeiterinnen? Ja, gab es auch. Also sozusagen, was man auch daran sieht, dass es auch sozusagen schon im Zahnreich auch Regelungen dazu gab, wie Arbeit von Frauen und Kindern halt irgendwie geregelt wird. Genau, also das war auf jeden Fall, also das gab es und wurde als Problem halt auch gesehen. Genau, dazu komme ich auch, also das gab zwei Fabrikgesetze noch im Zahnreich. Das eine von 1885, das hat die Nachtarbeit von Frauen und Kindern verboten. Und das andere von 1897, das hat den Arbeitstag auf 11,5 Stunden beschränkt. Also das sollte sozusagen das Maximale sein. Problem war so ein bisschen zwei Faktoren, die die Geltung dieser Gesetze halt irgendwie auch nochmal dann eingeschränkt haben. Zum einen, kleinere Produktionsstätten waren halt ausgenommen von diesem Gesetz, wobei das sozusagen die überwiegende Anzahl der Produktionsstätten waren. Also es gab mehr kleine als große Fabriken. Und dann sozusagen gab es im Grunde keine Kontrollbefugnis oder irgendwas. Also es war vollkommen offen, wer setzt diese Gesetze durch. Oft haben die Fabrikherren einfach das so durchgezogen, wie sie es halt für richtig gehalten haben. Genau. Also die Bauern und Arbeiter hatten einen Grund, gegen den Zarismus und gegen die spezifische russische Entwicklung des Kapitalismus zu rebellieren und haben das auch getan. Also in den 1890er Jahren kam es schon zu zahlreichen Aufständen auf dem Land, bei denen auch immer wieder Gutshäuser geplündert worden und angezündet worden sind. Und auch obwohl das illegal war, gab es immer wieder Streikwellen. Und es gab sehr unterschiedliche Formen zu streiken, also irgendwie eher wild und irgendwie so gegen die Stätten der Ausbeutung gerichtet, dass halt irgendwie so Inventar und Maschinen zerstört werden, aber auch mit einem sehr hohen Organisierungsgrad, wo irgendwie so Streikkassen und so und Streikkomitees gegründet wurden. Und da waren so ein bisschen so die Drucker halt, die Avantgarde, die so am besten halt organisiert waren innerhalb der russischen Arbeiterklasse. Genau. Und so besonders, wie die Entwicklung in Russland war und wie da der Kapitalismus angekommen ist, so besonders war auch also im Vergleich zu Europa die Entwicklung der sozialistischen Strömung und Parteien. Deswegen, genau, so ein kurzer Blick auf diese verschiedenen Parteien, die es da gegeben hat. Und dazu muss man sagen, die revolutionären Bewegungen in Russland, die haben immer wieder auch Unterstützung aus der liberalen Intelligenz bekommen, die selber ein Interesse auch an der Veränderung hatten. Also wo man halt irgendwie sehen kann, wenn es Fortschritte im Bildungswesen gab und wenn es um Rede- oder Publikationsfreiheit gibt, dann ist da die zaristische Obrigkeit immer eine Schranke gewesen, musste immer gegen die Obrigkeit durchgesetzt werden. Und deswegen haben sich auch Teile der liberalen Intelligenz den revolutionären Bewegungen angeschlossen und oftmals standen die dann auch sogar an der Spitze von solchen Parteien. Genau, und dafür steht auch die Bewegung der Narodniki, also Volkstümler, Volksfreunde, die eben oft aus der städtischen Intelligenz gekommen sind und die oft auch aus adligen Verhältnissen kamen und die eben empört waren über das elende Verhältnis, in dem die Bauern halt leben müssen und die deswegen gegen den Zarismus halt die Befreiung der Bauernschaft gefordert haben. Das hat auch so ein bisschen so eine moralische Einfärbung, weil die sich oft auch schuldig gefühlt haben gegen die Bauern, weil die halt wussten, wir leben halt von den Bauern und wir kommen aus wohlhabenden Verhältnissen und deswegen auch vielleicht so ein bisschen so eine Idealisierung des Bauers als ein moralisch besseres Subjekt oder so. Genau, also die Narodniki haben so ein humanistisch-aufklärerisches Programm vertreten, das oft einherging mit so einer Industrialisierungsfeindlichkeit. Also da war die Idee, dass sozusagen man die kapitalistische Entwicklung in Russland abwehren kann und man sozusagen auf direkten Weg halt in so einen humanistischen Agrarsozialismus übergehen kann. Und wo oft auch sozusagen die Vorstellung war, eigentlich muss nur der Zar weg und dann sind die Dorfgemeinschaften eigentlich schon die Grundlage für eine bessere Gesellschaft. Genau, die zentralen Forderungen von den Narodniki war gerechte Verteilung des Landes an die Bauern und Dezentralisierung. Und dazu, also das spiegelt sich in dieser Parole Land und Freiheit wieder. Eine wichtige Erfahrung für diese Bewegung der Narodniki war dann der sogenannte verrückte Sommer von 1846. Da haben so ungefähr 10.000 Anhänger von den Narodniki, die sind irgendwie so in kleineren Gruppen aufs Land gegangen und hatten die Idee, dass die sozusagen die Bauern über ihr Interesse aufklären können, die auch über die Zarenherrschaft aufklären können und dass das Interesse der Bauern halt gegen den Zar gerichtet sein muss. Das ist aber sozusagen so nach hinten losgegangen auf jeden Fall. Also die Bauern haben sich die konnten mit so einer Agitation von außen überhaupt nichts anfangen, haben oftmals halt irgendwie so die Narodniki auch verprügelt oder haben dann die zaristische Polizei gerufen. Also das war auf jeden Fall so ein grandioser Misserfolg und dann ist danach noch so eine Repressionswelle gegen die Narodniki losgelegt und viele von denen wurden verhaftet, oft wurden die deportiert oder waren so mit Lagerhaft dann konfrontiert. Und das hat dazu geführt, dass diese Bewegung sich dann erstmal so viele Jahre auch mit sich selber beschäftigt hat. Sorry. Genau. 1846. Ja. Und das sind die Sozialrevolutionäre auch? Also sozusagen die Sozialrevolutionäre gehen dann später aus den Narodniki hervor, zu denen komme ich gleich noch. Genau. Aber da gibt es sozusagen viele Überschneidungen, okay. Ähnlichkeiten von der inhaltlichen Ausrichtung. Aber das ist der verrückte Sommer, der war deutlich vor dem, also vor den 90ern. Genau, ja. Aber weil dann später hätten sie sich doch dann schon, wie du gesagt hast, auch reale Kämpfe der Bauern beziehen können. Aber damals war die noch nicht so. Ja, also genau, das war eher sozusagen so, also man hat über Literatur und so eine Vorstellung gehabt, wie sind Bauern und dann, genau, sind die da so ein bisschen mit der Realität konfrontiert gewesen. Tolstoi, oder? Genau. Genau, ein Teil der Narodniki hat sich auch aus dieser Erfahrung heraus dann radikalisiert und ist so zur Strategie des individuellen Terrors übergegangen, also wo sozusagen ganz sozusagen als eine der einschneidenden Ereignisse ist dann halt zum Beispiel die Ermordung von Zar Alexander II. Im Jahr 1881, der ist von einem Narodniki halt erschossen worden und aber sozusagen dieser Erfolg, also die haben das ja auch ganz oft versucht halt irgendwie und oft hat es nicht geklappt, dann hat es einmal geklappt und dann war es aber sozusagen, ist dadurch eigentlich die Bewegung so ein bisschen in sich zusammengebrochen, weil die überhaupt keine Vorstellung oder keinen Plan hatten, was passiert denn eigentlich, wenn der Zar weg ist. Und dann sozusagen ist halt der Nachfolger auf den Thron gekommen und die Verhältnisse sind gleich geblieben und gab keinen Plan, was passiert eigentlich, wenn so dieses Machtzentrum weg ist. Sagst du noch was zum Verhältnis von Narodniki und Anarchismus? Ja, genau. Okay. Also das ist mir jetzt sozusagen hatte ich jetzt nicht geplant, aber kann ich machen. Viele von den Narodniki hatten halt so ein bakuninistisches Verständnis vielleicht und das geht halt so ineinander über, weil die haben sich auch oft Nihilisten genannt und das ist ja also diese insurrektionalistische Strömung kommt schon auch irgendwie so daher. Genau, und zu den Anarchisten, die habe ich jetzt so ein bisschen ausgeklammert, aber das rechtfertigt sich eigentlich nicht inhaltlich, weil die eigentlich auch eine große soziale Bewegung in Russland gewesen sind und auch irgendwie so anarchistischer Kommunismus und Anarchosyndikalismus war auch schon sehr stark. Das hat dann bloß sozusagen, wenn man sich dann in der Oktoberrevolution oder so sozusagen die Zusammensetzung von den Räten anguckt, tauchen die da oft nicht auf. Genau, und ich habe das jetzt erstmal sozusagen so ein bisschen auf die Parteien reduziert, die da dann halt auftauchen irgendwie. Genau, und sozusagen nach dieser Zarenermordung hat sich die Bewegung dann so ein bisschen in so drei Flügel aufgeteilt. Also ein Teil hat weiterhin auf so diesen individuellen Terror gesetzt, ein Teil hat halt so Gewalt dann grundsätzlich abgelehnt und auf friedliche Agitation gesetzt. Und es gab einen Teil, der halt sozusagen beides ein bisschen versucht hat zu machen. Also auf der einen Seite halt friedliche Agitation und dann, wenn es strategisch sinnvoll scheint, dann kann Gewalt und können Schüsse auch irgendwie ein Mittel sein. Genau, und dann 1901, 1902 hat sich dann aus den Narodniki heraus die Partei der Sozialrevolutionäre gegründet, wo man halt sehen muss, alle drei Flügel von den Narodniki sind präsent in dieser Partei und es ist auch insgesamt eigentlich eine sehr heterogene Partei, genau, wo es auch unterschiedliche Ausrichtungen und Debatten und Flügel halt natürlich gegeben hat. In ihrem Programm hat sich die Partei der Sozialrevolutionäre vom Marxismus abgegrenzt. Wobei das oft so war, also viele, viele Sozialrevolutionäre haben sich auf Marx und die ökonomischen Analysen schon bezogen und haben die Abgrenzung an anderen Punkten festgemacht. Also zum einen hat man sehr deterministische Vorstellungen abgelehnt, also die haben das abgelehnt zu sagen, der Kapitalismus ist eine notwendige Entwicklungsstufe, durch die man durch muss. Und das war dann halt immer in Russland so ein bisschen so der Streit, ist der Kapitalismus in Russland schon da? Oder sozusagen haben wir einen anderen Ausgangspunkt der Entwicklung. Genau, und außerdem haben sich die Sozialrevolutionäre nicht oder wollten sich auch explizit nicht ausschließlich auf die Arbeiter beziehen, sondern haben so von Werktätigen gesprochen, also das ist so Trud in Russland der Begriff, also alle, die von ihrer Hände Arbeit leben, um deren Befreiung muss es halt gehen. Und im Zentrum von dem sozialrevolutionären Programm stand auf jeden Fall die Agrarfrage und die Sozialisierung des Landes. Das war auf jeden Fall sozusagen so das Wiedererkennungsmerkmal von den sozialen Revolutionären, dass sie das auf dem Schirm haben und da ein Interesse dran haben. Und so ein bisschen so die Parole ist, jeder hat das Recht auf Landnutzung, jeder Mensch. Genau, und im Verlauf der Oktoberrevolution ist dann noch entscheidend, dass die Partei der Sozialrevolutionäre sich da in den rechten und in den linken Flügel aufgespalten hat. Also das kennt man oft in der Literatur, dann die linken Sozialrevolutionäre. Also die rechten Sozialrevolutionäre waren dann einfach für eine Koalition der sozialistischen Parteien in der provisorischen Regierung und die anderen haben das abgelehnt und dann eher mit den Bolschewiki auch gegen die provisorische Regierung gearbeitet. Genau, dann komme ich zur revolutionären Sozialdemokratie in Russland. Also welche Basis haben dann die Sozialrevolutionäre? Die sind sozusagen weiterhin vor allem dieser städtischen Intelligenz oder verbreitern die sich in dem Moment? Also ich würde sagen, dass die, also die kommen aus der städtischen Intelligenz. Und dann aber sozusagen im Zuge der Revolution kann man halt sehen, dass die mit ihrem spezifischen Programm, weil die von Anfang an die Agrarfrage auf ihr Programm schreiben, dass die dann sozusagen auf dem Land eigentlich auch stärker sind als die Bolschewiki. Also die Bolschewiki sind dann sozusagen in der Industriearbeiterschaft verankert und die Sozialrevolutionäre eher auf dem Land. Und sind die aber richtig breit verankert oder? Also sozusagen, wenn man sich, also das... Wenn man sich die Zahlen anguckt und wie sozusagen zum Beispiel in diesen Bauernräten und in den landwirtschaftlichen Sowjets, da waren tatsächlich, also da waren die Bolschewiki, die Sozialrevolutionäre in der Überzahl, muss man halt irgendwie sozusagen gucken, also das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, also ob die dann da auch gelebt haben und die Bauern auch sozusagen der Partei beigetreten sind, müsste man sich nochmal detailliert angucken. Aber wann gründeten sie sich mal konkret sozusagen, wann gehen die hervor aus diesen... 1901, 1902 sind so diese Gründungsparteitage. Habe ich aber schon richtig verstanden, dass die Bolschewiki sich erst 1905 gegründet haben oder nach der ersten Revolution? Nee, die haben sich schon. Die Bolschewiki sind eine Spaltung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands. Genau, zu der komme ich jetzt einfach. Genau. Genau, also schon, also in den 1890er Jahren sind die ersten geheim organisierten sozialdemokratischen Gruppen in Russland entstanden, auch aus der Krise der Narodniki heraus. Eine wichtige Figur ist Plechanow gewesen, der im Schweizer Exil die Schriften von Marx und Engels studiert hat und der dann auch dort im Exil die erste russische sozialdemokratische Gruppe gegründet hat, Gruppe der Befreiung der Arbeit, wo zum Beispiel so auch Pavel Axelrod und Vera Sasulitsch Mitglied waren. Und dass sozusagen die sich da im Schweizer Exil gegründet haben, finde ich, ist ein ganz interessanter Umstand, beziehungsweise unterscheidet das auch sozusagen die Sozialdemokraten von den Narodniki oder von den Sozialrevolutionären, weil für die Sozialdemokraten auf jeden Fall die Erfahrung des Exils halt prägend ist und die auch im Exil stark organisiert gewesen sind. Und die Sozialrevolutionäre waren im Exil nicht stark organisiert. Und ich glaube, dass da sozusagen, dass die Sozialrevolutionäre da sozusagen mehr Organisierungserfahrung in Russland selber halt irgendwie haben und tatsächlich sozusagen bei den Sozialdemokraten, also das Exil einfach eine prägende Erfahrung ist. Warum aber? Warum sind die mehr im Exil? Weiß ich nicht genau. Also ich bin mir gerade auch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, von der Pariser Kommune sind auch einige in der Schweiz im Exil gelandet. Ich weiß nicht, ob die dann da 30 Jahre rumgehangen haben, aber das ist ja auch so manchmal so Verbindungslinien. Genau, und also ein wichtiger Unterschied dieser frühen russischen Sozialdemokratie gegenüber den Narodniki ist, dass sie tatsächlich aus dem Marxismus so eine Art Modernisierungsprogramm gemacht haben. Also die sozusagen sagen nicht, dass man die Marktwirtschaft bekämpfen muss oder aufhalten muss, sondern die sagen, das ist eben ein notwendiger Durchgangspunkt, der durchlaufen werden muss, um die Voraussetzungen für den Sozialismus zu schaffen. Wobei das auch genau sozusagen so ein bisschen... Also weil heute sozusagen so deterministische Vorstellungen auch in der Linken irgendwie eigentlich größtenteils kritisiert werden. Damals hing das, glaube ich, auch zusammen mit so einer Begeisterung für Modernität. Und sozusagen auch die russischen Sozialdemokraten waren sozusagen überzeugt von der Rückständigkeit ihres Landes. Und alles, was irgendwie mit Industrialisierung und Modernisierung und Industrieproletariat, das waren halt Sachen, die so als Inbegriff der Moderne halt auch galten und deswegen bejaht wurden. Genau, und das ist eben auch genau das Ding, dass sie sich halt nicht auf alle Werktätigen unterschiedslos beziehen, sondern halt vor allen Dingen sozusagen sich auf die Industriearbeiterschaft konzentrieren. Genau, und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, SDAPR, hat sich 1898 in Minsk gegründet und es war tatsächlich auch die erste Parteigründung, also in diesem modernen Begriff der Partei. Wann? 1898. Dass sie den ursprünglich übernommen haben, diese Idee, dass der Kommunismus auf dem Kapitalismus folgt und der Kapitalismus erst in Russland sich entwickeln muss. Genau. Das hat ja auch schon diesen Namen Nazbridge erwähnt. Und mir sind dann noch diese Briefe geläufig von Marx und Nazbridge, wo er eigentlich seine eigene Geschichte des Kommunismus so ein bisschen auflöst und sagt, ja, wenn man schneller hinkriegt, den Kommunismus einzuführen, dann kann man das ruhig machen, ohne sich an die genauen historischen Stufenfolgen zu halten, die der Marxismus so vorsieht. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, also ich müsste da auch in der Lektüre der Texte öfter dran denken, dass ich mir zu Ohren gekommen, dass sie eigentlich unterdrückt wurden, diese Briefe von Marx und Sasulitsch. Gerade um diesen Geschichtsdeterminismus dann noch so aufrechtzuerhalten. Genau, ich glaube auch, dass das bei deren nicht angekommen ist. Bei der sind diese Briefe nicht angekommen, glaube ich. Ja, alles genau. Aber das ist sozusagen, also das mit diesem Stufenprogramm und diesem Determinismus, das ist halt, glaube ich, also da ist auch sozusagen das Problem, also wie wird eine Theorie, die in spezifischen Kontexten halt entsteht, auf sozusagen eine andere Region halt irgendwie übertragen und da sind so sozusagen in der Übersetzung und so, also oder sozusagen in der Art und Weise, wie dann eine Theorie rezipiert wird, verschiebt sich halt was. Und das ist, glaube ich, auch in Russland sehr spezifisch, weil auch noch unter dem Zarenreich es ja so Modernisierungsversuche gab und zeitweilig war es halt so, dass im Wirtschaftsministerium des Zaren halt Marx gelesen wurde und die das sozusagen mit zum Programm der Modernisierung tatsächlich auch gemacht, also da war dann Marx so ein Stichwortgeber für, wie könnte man eigentlich besser die Industrialisierung hier organisieren halt, genau. Genau, gleichzeitig muss man dazu sagen, also obwohl in der frühen Sozialdemokratie halt sozusagen dieser Determinismus und Ökonomismus sehr weit verbreitet war, war das auch innerhalb der Sozialdemokratischen Partei immer wieder umstritten. Und es gab immer wieder auch sozusagen verschiedene Positionen zu der Frage, die dann auch die Seiten gewechselt haben. Und Lenin hat zum Beispiel zu denjenigen gehört, die so einen einfachen Ökonomismus abgelehnt haben. Und der hat in so mehreren Diskussionsschüben halt immer wieder gerade dieses revolutionär tätige Moment betont und sozusagen, dass es notwendig ist, in den Lauf der Geschichte einzugreifen und nicht einfach auf irgendwelche Tendenzen zu warten. Genau, und bei Lenin ist das aber auch mit so einem paternalistischen Zug verbunden. Also 1902 ist diese Schrift Was tun, wo der die Position vertreten hat, dass die Arbeiterinnen von sich aus selbst nicht in der Lage sind, ein revolutionäres Bewusstsein zu bilden, also nur dieses trade-unionistische Bewusstsein. Und das schreibt er explizit, dass deswegen die bürgerliche Intelligenz in die Arbeiterschaft halt das revolutionäre Bewusstsein hineintragen muss. Was ja auch sozusagen eine Positionsbeschreibung von Lenins Herkunft selber ist. Was tun ist auch das Buch, in dem sein Staatsverständnis ist. Das vorkommt. Staatenrevolution. Genau, und was man sich auch sozusagen, weil so in der Geschichtsbetrachtung halt irgendwie so Lenin so von Anfang an als diese große Figur halt so erscheint, muss man sich, glaube ich, auch klar machen, also dass der nicht von Anfang an der Tonangebende in der Partei gewesen ist, sondern musste sich immer wieder erst durchsetzen, zum Beispiel auch gegen Plechanow. Und auch als es dann die Bolschewiki als Fraktion innerhalb der Sozialdemokratie gab, musste er auch innerhalb der Bolschewiki immer wieder bestimmte Positionen durchsetzen. Zum Beispiel 1905 war für Lenin halt zentral, dass er gesehen hat, man kann die Revolution nicht ohne die Bauern machen. Also dann sozusagen, also erst die Sozialdemokratie explizit nur die Arbeiter und die Industriearbeiterschaft. Und Lenin macht dann halt irgendwie klar, okay, sozusagen wir müssen schon so ein Klassenbündnis mit den Bauern eingehen. Genau, oder diese Aprilthesen von 1917, wo sozusagen eigentlich alle Flügel der Sozialdemokratie davon überzeugt sind, das ist halt eine bürgerliche Revolution und wir müssen eigentlich abwarten und vertreten das Arbeiterinteresse, aber sozusagen eigentlich müssen wir das anderen überlassen, weil es hier um was anderes geht. Und Lenin dann halt irgendwie sozusagen diesen Standpunkt klar macht, okay, wir müssen jetzt selber revolutionär agieren und das ist schon auch eine Arbeiterrevolution. Genau, auf dem zweiten Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 1903 in Brüssel und London hat dann diese bekannte Spaltung der russischen Sozialdemokratie stattgefunden, also in die Menschewiki auf der einen Seite, also die sogenannten Minderheitler, die für so eine eher offene Regelung stand, was irgendwie so die Mitgliedschaftsbedingungen in der Partei halt irgendwie betrifft. Also die wollten halt irgendwie so eine Sammlungsbewegung sein, wo auch Leute mit in der Partei sein können, die einfach nur finanziell unterstützen und so weiter. Und dann halt die Bolschewiki, die halt eher, also die Mehrheitler, die halt genau gesagt haben, eine Mitgliedschaft in der Partei muss an eine aktive Tätigkeit in der Partei gebunden sein. Und die dann auch ja eher so dieses kadermäßige Prinzip von Berufsrevolutionären vertreten haben. Wann war das? 1903. Genau, und es ist aber sozusagen lange so, dass diese Spaltung halt irgendwie so, die schwelt und die führen Diskussionen und es geht dann auch so Streit, welche Gruppe ist in der Parteizeitung Iskra halt irgendwie prägend, da streiten die sich innerhalb der Redaktion und das dann erst 1912 wird diese Spaltung dann endgültig, wo die Menschewiki dann aus der Partei verdrängt werden und die SDAPR gibt sich dann auch dieses Kürzel, also in Klammern B, also dass die halt die Bolschewiki halt auch als Partei dann so im Namen getragen haben. Und es gab dann auch danach immer wieder so Bestrebungen zu einer Wiedervereinigung zwischen Bolschewiki und Menschewiki. Und dann sozusagen würde ich sagen, die endgültige Spaltung war dann halt so im Zuge der Februarrevolution 1917, wo es eben um die Stellung zur provisorischen Regierung dann ging, wo die Bolschewiki das strikt halt abgelehnt haben, mit der zusammenzuarbeiten, aber Menschewiki dann auch mit in diese Regierung reingegangen sind. Genau, was vielleicht auch noch interessant ist, also nochmal so zurück zur Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, da haben sich ja, also oft ist es ja bei Parteigründung, dass es schon verschiedene Strömungen und Gruppen gibt, die sich dann zusammenschließen und eine Fraktion, die da sehr wichtig war, war der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund, der auch einen nicht kleinen Teil der Arbeiterbewegung vertreten hat, also es gab in Russland eine relativ große jüdische Arbeiterbewegung. Und dieser jüdische Arbeiterbund oder allgemeine jüdische Arbeiterbund, der hat sich dann 1903 wieder abgespalten von der Sozialdemokratischen Partei. Weil da ging es um die Frage sozusagen, inwiefern hat dieser jüdische Bund halt eine Berechtigung, das jüdische Interesse autonom innerhalb der Partei auch zu organisieren, wo auch Lenin und andere vertreten haben, nee, das ist sozusagen keine sozialistische Position, das ist halt Nationalismus und sozusagen haben das an Bedingungen dann gebunden und dann sind die halt raus. Und das finde ich halt, also das finde ich irgendwie so interessant oder relevant, auch wenn man halt irgendwie anguckt, dass sowohl 1905 als halt 1917 es im Zuge dieser Revolution und Streikbewegung und so weiter es immer auch zu Pogromen kommt, zu antisemitischen Pogromen. Und gerade 1905 ist es so, dass das auch zum Teil dieselben Akteure sind. Also dass Leute, die streiken und auf die Barrikaden gehen, dass die auch dann an Pogromen beteiligt sind. Genau. Das vielleicht soweit zu den Bolschewiki. Das ist ja dann morgen auch nochmal so ein Programmpunkt, dass wir nochmal genauer gucken, was für eine Rolle haben die dann in der Massenbewegung gespielt. Genau, dann komme ich so zu so einer Skizze dieses Revolutionsablaufes, genau, wo ich sozusagen von 1905 bis 1917 so versuche, so einen kurzen Durchgang zu machen. Was natürlich, also klar, das ist schematisch und nur sozusagen so die wichtigsten Ereignisse und Tendenzen vielleicht sind. Genau, ich denke, dass man die Revolution von 1917 nicht ohne die Revolution von 1905 verstehen kann, weil die Revolution von 1905 hat ganz wichtige politische, organisatorische Erfahrungen geliefert. Und das hat einfach, diese Revolutionserfahrung hat einfach den Hintergrund gebildet für das, was da 1917 passiert ist. Und alle, die 1917 aktiv waren, hatten sozusagen diese Erfahrung von 1905 auch im Kopf. Und eben entscheidend, dass in dieser 1905er Revolution die Organisationsform der Räte der entscheidende revolutionäre Faktor wird. Ein wichtiger Grund für die Revolution von 1905 ist der russisch-japanische Krieg gewesen von 1904, 1905, wo es eben um die Vormachtstellung im asiatischen Raum gegangen ist und den das Zarenreich aber auch deswegen geführt hat, weil es sich davon erhofft hat, innenpolitische Widersprüche sozusagen einebnen zu können, und haben sich auch so eine patriotische Stimmung davon erhofft. Und das ist aber sozusagen volle Kanonen nach hinten losgegangen. Also dieser Krieg hat eher zu einer Verschärfung der innenpolitischen Widersprüche geführt. Die wirtschaftliche Situation hat sich verschlechtert. Es gab hohe Arbeitslosigkeit. Es gab Schwierigkeiten in der Landwirtschaft. Die Streikbewegungen haben zugenommen. Und es hat sich immer mehr Unmut aufgestaut. Und dann hat Russland diesen Krieg auch verloren. Und das hat eben auch sehr deutlich sichtbar gemacht, dass halt das Zahnreich nicht felsenfest im Sattel sitzt, sondern dass es halt selber sozusagen fehlbar und angreifbar auch ist. Und dann wird der konkrete Auslöser der Blutsonntag vom 9. bzw. 22. Januar, es sind ja immer diese beiden verschiedenen Kalender, die man damit sagen muss, 1905 in St. Petersburg, wo aus einem Streik heraus eine Demonstration vor das Winterpalais zieht und dem Zaren so Forderungen überreichen will. Also genau, auch sozusagen so ein bisschen naiv, die Demonstration wird auch angeführt von so einem Priester, Und die denken halt irgendwie, okay, wir übergeben den Zaren unsere Forderungen und dann wird das vielleicht erhört. Und es waren so Forderungen nach Menschenrechten, nach Wahlrecht, nach einem gesetzgebenden Parlament, nach wirtschaftlichen Erleichterungen und zentral nach dem 8-Stunden-Tag. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, dann der Priester war vielleicht auch Hahn. Genau, Dapont hieß der. Und es gab sozusagen in der Zeit schon sozusagen wie so eine Art Betriebsorganisation, die aber von oben installiert war und zum Ziel hatte, halt sozusagen so Konflikte in den Fabriken halt zu kompensieren. Also das war sozusagen nichts, was von unten kam, sondern es war so installiert, um halt so Konflikte zu befrieden. Und der Dapont, dieser Priester, der war halt, der war in so einem Rat, hatte der halt so eine Funktion halt irgendwie. Ganz kurz, also warum macht er das dann, so einen Aufstand anzetteln, als Kippi das da reingeht? Ich glaube, das wurde leider nicht so turbulent. Ach so. Genau, so läuft es dann halt. Ja, okay, du bist ja unser Anführer jetzt. Das war jetzt aber nicht geplant. Und auch irgendwie sozusagen, diese Demonstration war auch mit, die haben so Heiligenbilder gehabt dabei und so. Und deswegen hat da auch so ein Priester wahrscheinlich ganz gut gepasst dann irgendwie. Und dann kam es aber eben dazu, dass halt diese eigentlich sehr harmlose Demonstration halt, dass die niedergeschossen worden ist und es so ungefähr 200 Tote gab. Und das hat halt sozusagen diese ganze angespannte Situation nach dem Krieg, oder der war da kurz noch am Ende, glaube ich, hat das sozusagen das Pulverfass zum Explodieren gebracht. Es gab eine große Welle von politischen Streiks im ganzen Reich, also allein im Januar haben dann über 400.000 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt, und die Liberalen rutschen deswegen nach links, und es gab auch Studentenunruhen und Bauernaufstände. Genau. Und das, ich weiß nicht, ob ich das vorhin gesagt hätte, sozusagen, also weil dann in diesem Revolutionsgeschehen 1905 und 1917 immer sozusagen Stadt und Land sich dann gegenseitig beeinflussen, gerade weil halt viele Arbeiter noch diese Beziehung zum Land haben, sozusagen schwappt dann auch sozusagen diese revolutionäre Stimmung dann immer so hin und her vom Stadt aufs Land und umgedreht. Gab es auch so eine allgemeine Beobachtung zu diesem Krieg? Das heißt, also war es ein bisschen so, diese Soldaten, waren auch so Soldatenaufstände oder sowas schon damals? War da, glaube ich, noch nicht zentral. Okay. Also das ist dann, glaube ich, sozusagen tatsächlich das Besondere der Oktoberrevolution, dass dann die Soldaten halt zur Waagschale dann werden. Genau, also der Blutsonntag, der Zar schätzt die Lage dann völlig falsch ein und sozusagen, es sind dann seine Berater, die ihn sozusagen irgendwie so dazu drängen, okay, du musst jetzt hier auch irgendwie reagieren und musst irgendwie Zugeständnisse machen. Und dann hat er so ein kaiserliches Manifest veröffentlicht, in dem er das Volk auffordert, so Verbesserungsvorschläge an die Regierung einzureichen. Und also das hat sozusagen so eine Tradition halt von dieser Ständeversammlung, die es auch in Frankreich gab, wo es halt diese Bitt- oder Beschwerdebriefe halt irgendwie gab. Also genau. Was haben sie da gemacht? Sind genau. Und, genau, noch nicht. Erstmal ist das nur angekündigt, da ist ein Parlament eingerichtet. Der Blutsonntag ist dieser Zug von dem Winterfalle, der dann niedergeschossen wird. Genau. Ja. Genau, sozusagen, es wird angekündigt, eine Duma einzurichten und das passiert dann auch, aber die ist dann sozusagen, das stellt sich dann heraus, die hat nur einen beratenden Charakter, stützt sich auf ein reglementiertes Wahlrecht, wo halt klar ist, die Aristokratie hat da auf jeden Fall sozusagen ein Übergewicht und irgendwie diese rein beratende Duma ändert auch einfach nichts an den wirtschaftlichen Verhältnissen. Und das hat dazu geführt, dass sich die Streikbewegung dann ausgeweitet hat und auch die Organisierung der Streiks halt zunehmend besser geworden ist. Die sozusagen Arbeiterinnen sind immer selbstbewusster geworden, es kam zu immer mehr Konflikten halt mit Fabrikherren und die Auseinandersetzungen sind halt einfach militanter geworden. Und dann hat sich im September 1905 die Lage nochmal zugespitzt. Also die Moskauer Drucker sind in Streik getreten und haben sich mit den Studenten in Moskau verbunden. Und dann gibt es da heftige Straßenkämpfe. Und daraufhin solidarisieren sich dann die Drucker in St. Petersburg. Und auch in anderen Städten gibt es so Solidaritätsstreiks. Und dann sind so die Eisenbahner so ein bisschen so der Faktor. Die sind dann in Streik getreten und haben damit quasi so also das ganze Eisenbahnnetz stillgelegt. Und dann ist es sozusagen auf einmal klar, okay, jetzt ist es ein Generalstreik und der ist politisch und richtet sich gegen die Regierung. Und eine wichtige Rolle spielt in dieser Streikbewegung der Petersburger Sowjet. Da war auch der Trotzki 1905 schon der Vorsitzende. Der ist am 17. Oktober 1905 gegründet worden und hat so die Streiks in den unterschiedlichen Fabriken in St. Petersburg koordiniert und hat aber auch sozusagen geguckt, wie können wir Kontakt zu den anderen Städten haben, wo Streik geschehen ist. Und genau, da ist es, glaube ich, wichtig, dass man das weiß, dass das nicht identisch ist mit dem Petersburger Sowjet von 1917. Da werde ich dann aber nochmal zu Sachen sagen, die sich auch voneinander unterschieden haben. Welche Rolle haben die Nihilisten gespielt in der Revolution von 1905? Das weiß ich nicht so genau. Trotzki damals doch Menschewist, oder? Genau. Genau, und dieser Generalstreik führt dann dazu, dass der Zar halt noch weitergehende Zugeständnisse machen muss. Und er veröffentlicht dann dieses sogenannte Oktobermanifest, das halt Bürgerfreiheiten garantiert und eine gesetzgebende Duma dann schließlich auf der Basis vom allgemeinen Wahlrecht gewährt. Und nach diesem Oktobermanifest benennt sich dann auch eine politische Strömung, die in der Duma vertreten ist, die Oktobristen. Das sind wie so, also die vertreten so eine Art konstitutionelle Monarchie. Genau, also sind... Also im Vergleich zur Sozialdemokratie eher rechts, aber im Vergleich halt irgendwie so zum Zarismus oder zu Rechtsextremen eher links. Genau, dass es jetzt eine Duma gibt, die auch gesetzgebend ist, führt zu einer allgemeinen Euphorie, auch in der Arbeiterbewegung und ist dann aber wieder mit so einer Enttäuschung verbunden. Ich glaube, dass das auch sozusagen so eine Dynamik ist, dass man halt irgendwie so merkt, man ist in der Lage, was durchzusetzen und dann aber sozusagen auch eine Enttäuschung und eine Wut darüber, weil es auch wieder an der sozialen Situation nichts ändert. Genau. Und deswegen gibt es dann auch sozusagen nach dieser Revolution nochmal so Versuche, die Streikbewegung auszuweiten. In Moskau gibt es auch einen Aufstandsversuch und es kommt zu Streiks und Straßenkämpfen. Das wird dann allerdings niedergeschlagen und ist dann erstmal auch so das Ende, vorübergehende Ende von dieser Streikbewegung. Also wo man tatsächlich sagen kann, dieses Oktobermanifest hat den Zaren vorerst nochmal gerettet. Und die Streikkomitees, die halt auch sich ja so um so eine überbetriebliche Vernetzung halt da schon bemüht hatten, die ziehen sich dann quasi sozusagen in die Fabriken halt wieder zurück. Die sind dann noch als Erfahrungsschatz halt da und immer wieder, wenn es zu Streiks kommt, gibt es halt diese Erfahrung, wie man sich halt in diesen Streikkomitees halt organisieren kann. Aber die haben nicht mehr sozusagen diese Funktion, dass sie auch über die Fabriken hinausgehen. Die Bauern haben auch keine Rolle gespielt? Doch. Also die haben auch Aufstände die ganze Zeit gemacht in der Zeit. Genau, und das ist auch sozusagen, das ist auch ein ganz schlimmes Kapitel 1905, weil auch sozusagen dann in dem Zuge halt die Bauernaufstände halt ganz blutig niedergeschlagen werden. Also da, die Repression trifft dann nochmal so die Bauern halt so besonders hart. Genau. Und das ist bei den Bauern auch deswegen sozusagen, also das, da verschärft sich die Situation, weil die auch 1905 schon dazu übergegangen sind, halt sich Land schwarz anzueignen. Und das sozusagen wird, dann müssen die halt zurückgeben und wird rückgängig gemacht und die bekommen halt drakonische Strafen dafür, für diese wilde Umverteilung. Genau, und diese Zeit zwischen 1905 und 1917 ist dann einerseits davon geprägt, dass es so eine allgemeine Ernüchterung über die Duma gibt, also entscheidende landwirtschaftliche Reformen werden immer wieder aufgeschoben, können nicht durchgeführt werden. Das liegt einerseits so an den Mehrheitsverhältnissen halt in der Duma. Da ändert sich die Zusammensetzung auch immer wieder, aber es wird dann relativ schnell klar, sozusagen keine von diesen Parteien, die in der Duma vertreten ist, ist dazu in der Lage oder gewillt, irgendwie eine richtige Agrarreform halt in Gang zu setzen. Und außerdem wird die immer wieder aufgelöst und Neuwahlen werden ausgeschrieben, also die kann sich so als gesetzgebende Institution überhaupt nicht richtig konsolidieren. Sind da auch die Sozialrevolutionären so drin? Ich habe hier diese ganzen Zahlen auch von den allen einzelnen Dumas, das müsste ich nachher nochmal raussuchen. Sorry. Ja. Vielleicht auch noch was, oder weiß jemand was zu dieser internationalen Rezeption der Revolution von 1905, das würde mich auch nochmal interessieren. Oder ja. Hätte ich das noch so im Hinterkopf, dass das Russland halt so ein bisschen so ein Sonderfall war, weil es also zwischen den Welten stand, einmal zwischen Asien und Europa, aber auch zwischen Feudalismus oder Halbfeudalismus und Kapitalismus, und dass das diese Revolution von 1905 dann auch so eine nüchterne Wirkung eigentlich über die russische Grenzen hinaus entfaltet hat, indem sich halt das alte Regime dann nochmal stabilisieren konnte. Also ich weiß halt nur von dieser Massenstreikdebatte diese Revolution 1905 war halt Auslöser für diese Massenstreikdebatte in Deutschland, wo dann halt Ergebnis war, dass sozusagen die Trennung von politischem und ökonomischem Kampf, weil das war ja ein politischer Streik sozusagen, also eine Streikbewegung, die dann halt zu einer politischen Veränderung geführt haben. Und genau, dann war halt so die Debatte in der Deutschen Sozialdemokratie, wollen wir das auch machen, sozusagen streiken, um sozusagen politische Reformen zu erreichen. Und dann hat sich halt die gewerkschaftliche Führung immer durchgesetzt, halt zu sagen, so, nee, wir Gewerkschaft mit den Streiks, wir kümmern uns nur um ökonomische Interessen. Die Sozialdemokratie war immer noch dafür, aber die Gewerkschaftsführung hat sich sozusagen so durchgesetzt. Ich hoffe so. Ja, und in der Sozialdemokratie war es auch umstritten, aber das ist ja schon mal erstmal relevant, dass man halt irgendwie sieht, durch diese Revolution 1905 wird es halt sichtbar, es gibt Massenstreikbewegungen in einem Maßstab, die man vorher noch nicht so gekannt hat, und diese Streikkomitees sind ein Organisationsmodell, das halt irgendwie aufploppt, und das allein ist schon Grund, dass die deutsche Sozialdemokratie darüber debattiert halt irgendwie, also es hat schon eine große Ausstrahlung gehabt einfach. Genau. Also nach dieser Revolution von 1905 ist die Streikbewegung dann erstmal deutlich zurückgegangen. Also auch diese Ernüchterung hat eine Rolle gespielt. Und es gibt dann ab 1911 halt wieder so eine Zugnahme, eine stärkere Streikaktivität, eine Zunahme davon. Und auch 1914 gibt es auch nochmal so einen Generalstreik in St. Petersburg. Und dann setzt aber eben der Erste Weltkrieg ein, was halt dann nochmal so ein Einschnitt ist, wo man halt sehen kann, der Beginn vom Ersten Weltkrieg ist dann so in doppelter Hinsicht ein Schlag für die sozialistische Bewegung. Also zum einen wird halt klar, dass die Internationale an der Frage des Krieges zerbricht und dass die meisten Arbeiterparteien, also bis auf Serbien und Irland, glaube ich, dass sie im Krieg die Partei ihrer jeweiligen Vaterländer halt vertreten und dann eben zu so Kriegskrediten zustimmen. Und zum anderen geht aber auch die Streikbewegung dann durch diesen Krieg erstmal am Anfang zurück. Die Duma löst sich freiwillig auf im Angesicht des Krieges und es setzt auch eine Repressionswelle ein. Also ganz viele Revolutionäre werden dann so vorsorglich verhaftet. Und dann dauert es aber nicht lange, dass eben auch dieser Krieg dann die sozialen Spannungen verschärft. Wo man auch sehen kann, am härtesten trifft halt das Krieg auch wieder die ländlichen Verhältnisse, weil die meisten Soldaten sind halt auch Bauern und es gibt halt so Zwangsrekrutierungen im Land, also die Bauern werden so regelrecht eingefangen, um an die Front geschickt zu werden. Und im Zuge dessen wird auch die Versorgungslage wieder schlechter, was dann auch eben auch die Städte zu spüren bekommen. Am Anfang des Krieges kann die russische Armee erstmal auf militärische Erfolge verweisen. Also da haben die Deutschen zum Beispiel auch das unterschätzt, wie schnell die russische Armee halt mobilisiert werden kann. Deswegen gibt es so einige Teilsiege erstmal. Dann schlägt aber die deutsche Armee zurück und hat so Gebietsgewinnen und dann verwandelt sich der Krieg halt in so einen Stellungskrieg. Und auf diesen Stellungskrieg ist halt das russische Militär überhaupt nicht vorbereitet, also sowohl strategisch als auch was irgendwie sozusagen das für die Wirtschaft bedeutet. Also sozusagen, es passiert dann halt so, dass die ganze Wirtschaft halt umgestellt wird, um diesen Stellungskrieg durchhalten zu können. Das heißt sozusagen, die Produktion wird auf Militärproduktion umgestellt und irgendwie aber die innerländliche Versorgung wird halt vernachlässigt und das führt zu vielen Krisen und auch Hungersnöten. Gibt es im Mai 1915 eine Offensive von den Deutschen und den Österreichern und damit beginnt im Grunde so dieser lange Rückzug der russischen Armee. Und das ist schon relativ lange auch vor Kriegsende sichtbar, dass eigentlich die russische Armee dann nicht, also dass die einfach verlieren wird. Und trotzdem wird halt sozusagen so gnadenlos am Krieg festgehalten und das führt halt dazu, dass das Zahnreich dann immer mehr an Rückhalt verliert und sich immer mehr revolutionäre Gedanken dann verbreiten. Dann wären so Fahnenflucht und Defätismus halt so einem entscheidenden revolutionären Faktor. Da habe ich ein Zitat von Orlando Figes, was ich ganz spannend fand, der nämlich die Armee als eine Schule der Revolution beschreibt. Das ist aus seinem Buch 100 Jahre Revolution. Da schreibt er: In diesem Sinne war die Armee eine Schule der Revolution. Millionen junger Bauern wurden mit Uniformen ausgestattet und aus den engen Grenzen ihrer Dorfwelt in die Ferne befördert, wo man ihnen beibrachte, mit Waffen und neuen Technologien umzugehen und sich kollektiv zu organisieren. Gleichzeitig stieg die Bildung und ihr gesellschaftliches Bewusstsein nahm zu. Daneben verstärkten sich ihr Kameradschaftsgefühl, ihre Selbstachtung, ihr Machtempfinden und die Bereitschaft, Waffen zu benutzen, wenn sie etwas erreichen wollten. Die Fertigkeiten, die sie beim Militär erlernten, sollten sie auf dem Lande zu natürlichen Revolutionsführern machen. Heimkehrende Soldaten würden bei den Bodenbesetzungen von 1917 die Initiative ergreifen und sich den Vorsitz in den Dorfräten sichern. Später kämpften sie im Bürgerkrieg, als Millionen Bauern durch die Rote Armee zu Revolutionären ausgebildet wurden. Von diesem Standpunkt aus empfiehlt es sich, den Zeitraum von 1914 bis 1920 als revolutionäres Kontinuum zu betrachten. Genau. Und auch in den Städten führt diese Kriegssituation zu einer revolutionären Situation. Also die Erfahrung der Organisierung in Räten und Fabrikkomitees von 1905 wird wieder aufgegriffen. Und es kommt in mehreren Wellen zu Massenstreiks. Und in diesen Streiks werden dann auch die politischen und wirtschaftlichen Forderungen von 1905 aktualisiert. Jetzt aber viel entschiedener und militanter und selbstbewusster vorgetragen. Also es wird Brot gefordert, beziehungsweise eben Versorgung. 8-Stunden-Tag wird gefordert, sofortige Beendigung des Krieges und Sturz der Monarchie. Und in diesen Räten sind dann zunächst die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre in der Mehrheit. Und die Bolschewiki sind aber als Minderheit diejenigen, die am konsequentesten eigentlich den Krieg ablehnen und die dazu aufrufen, eben den Weltkrieg in einen revolutionären Bürgerkrieg umzuwandeln. Während eben die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre sich uneinig in der Frage zum Krieg. Also es gibt schon auch sowas wie einen sozialistischen Patriotismus oder sozusagen die Frage, okay, auch wir, also wie es auch in der, also in Deutschland das gab, dass halt irgendwie so Sozialisten dann halt so gesehen haben, okay, wir müssen unser Vaterland verteidigen. So war das auch bei Menschewiki und bei den Sozialrevolutionären gab es diese Position. Und dann, aber eben sozusagen auch in beiden Fraktionen, also sowohl bei Menschewiki als bei den Sozialrevolutionären, gibt es auch Kriegsgegner, die sich dann auch nochmal so eigene Fraktionen und so bilden und die dann deswegen auch empfänglicher sind für eine so Zusammenarbeit mit den Bolschewiki. Und die Bolschewiki, also gegen Ende des Krieges, fangen die dann an, eben zunehmend so eine führende Rolle auch in den Streiks zu spielen und haben einen enormen Mitgliederzuwachs. Das weiß ich nicht genau. Weiß das jemand? Ich glaube, die waren schon alle verboten, diese sozialistischen Parteien zumindest. Es geht ja bei Lenin auch immer viel um illegale Arbeit und so. Ja. Nur Lenin muss sich dann immer verstecken auch irgendwie und weiß aber nicht, ob das dann sozusagen schon die revolutionäre Situation ist, wo die Repression noch ansteigt oder ob das vorher schon... Ja. Und da ist eben auch das Besondere, dass eben auch erst durch die Oktoberrevolution viele Parteiführer aus dem Exil halt irgendwie zurückkommen können. Und das ist ja auch so ein bisschen das Besondere, weil die ja sozusagen in eine Situation kommen, wo die Revolution schon im Gange ist und dann halt erst sozusagen sind die Führer der Parteien auf einmal wieder da und versuchen da auch nochmal was in eine andere Richtung zu drehen. Das wäre aber schon in der Februarrevolution passiert, dass so die Versammlungsfreiheit und so solche gewissen öffentliche Rechte halt stärker wieder ausgedehnt wurden, sich ausüben ließen. Ja, und dann wird auf jeden Fall Petrograd wieder zu einem Zentrum der Streikbewegung und da spitzt sich halt im Oktober 1916 die Situation immer mehr zu. Schon da sind über 60 Fabriken im Streik, etwa 75.000 Arbeiter treten in Streik. Und schon da zeichnet sich ab, dass eben so die Soldaten das Zünglein an der Waage werden und dass die sozusagen zunehmend auch nicht mehr als zuverlässig gelten, was eben die Befolgung von Befehlen betrifft. Und das ist dann auch der entscheidende Faktor im Februar 1917, als das Streikgeschehen dann nochmal mehr zunimmt und die Soldaten dann eben Befehle verweigern und zum Volk überlaufen und selber Räte gründen. Das Geschehen spitzt sich dann vom 23. bis zum 26. Februar zu. In Petrograd findet ein Generalstreik statt und es ist klar, dass jetzt sozusagen die Macht auf den Straßen liegt. Genau, und aber auch da sind die Führer von den revolutionären Parteien auch weitestgehend überrumpelt von dem Geschehen. Und es ist eine hohe Selbsttätigkeit der Massen zu verzeichnen. Am 27. Februar konstituiert sich dann in Petrograd der Petrograder Rat der Arbeiter- und Soldatendeputierten, zu dem sage ich später nochmal mehr. Und aus der Duma heraus, also die wird auch sozusagen abgesetzt wieder, die Duma in dieser Situation, und aber sozusagen da eine bestimmte Fraktion weigert sich dann halt einfach nach Hause zu gehen und sozusagen einfach das zu akzeptieren, dass die Duma aufgelöst ist, und gründen dann das provisorische Komitee zur Wiederherstellung der Ordnung, aus dem heraus sich dann die provisorische Regierung heraus konstituiert. Genau, und damit ist ja im Grunde schon sozusagen diese Doppelherrschaft benannt, die dann prägend ist für diese Zeit zwischen Februar und Oktober 1917. Also auf der einen Seite die provisorische Regierung, die offiziell die Regierung übernimmt, und auf der anderen Seite der Petrograder Rat der Arbeiter- und Soldatendeputierten, der die eigentliche Macht eigentlich auch hat, die sich aber zurückhalten und nicht die Regierung übernehmen wollen, auch vor diesem Hintergrund, das ist im Moment erst noch eine bürgerliche Revolution, und wo aber klar ist sozusagen, also dieser Petrograder Rat stellt auch der provisorischen Regierung Bedingungen und setzt sich über Sachen hinweg und es ist auch klar, dass da also die Macht auch liegt. Und vor allen Dingen über die Soldaten halt auch die bewaffnete Macht ist. Genau, dieses provisorische Komitee oder diese provisorische Regierung besteht überwiegend am Anfang aus Liberalen, aus der Duma. Und die sozusagen haben erstmal den Plan, dass sie die Regierungsgeschäfte vorläufig übernehmen, bis es halt eine verfassungsgebende Versammlung gibt und dann endgültig über die zukünftige Regierungsform entschieden wird. Und der Petrograder Sowjet, der besteht in der Mehrzahl aus Menschewiki und Sozialrevolutionären und erkennen die provisorische Regierung an und arbeiten auch zum Teil mit ihr zusammen, eben weil sie eben sagen, das ist halt jetzt die bürgerliche Revolution und in der vertreten wir erstmal das Arbeiterinteresse, aber beteiligen uns noch nicht an der Regierung. Genau, und dann ist natürlich sozusagen eine Voraussetzung dann sozusagen für diese Etablierung dieser Doppelherrschaft ist natürlich auch, dass der Zar letztendlich abdankt. Der versucht noch irgendwie so erst an seinen Sohn und dann an irgendeinen Verwandten halt irgendwie die so als Nachfolge zu ernennen. Das wird aber beides halt abgelehnt und klappt nicht. Und damit ist dann sozusagen die zaristische Herrschaft endgültig beendet. Und die provisorische Regierung ist sozusagen offiziell an der Macht. Was passiert mit den restlichen Adelsbeständen auf dem Land und so? Das ist eine gute Frage. Also auf dem Land gibt es zu dem Zeitpunkt schon so Massenbewegungen und die ganz viele Soldaten kehren von der Front zurück und die Gutsherren werden geplündert und auch wieder die schwarze Landumverteilung geht halt los, so genau. Und nochmal ganz kurz, warum wird es als bürgerliche Revolution eingeschätzt? Also wenn sozusagen man so ganz klar schon diese Etablierung der Räte hat und diese krassen Streiks und so die Soldatenräte, warum wird denn das noch als bürgerliche Revolution bezeichnet? Ja, das ist halt so ein bisschen paradox. Ich glaube, dass das halt schon auch mit diesem Geschichtsbild zu tun hat. Es gibt erst eine bürgerliche Revolution und dann sozusagen entsteht erstmal langsam die Basis für eine richtige Arbeiterrevolution. Dann haben die das sicher auch sozusagen im Hintergrund gehabt, dass sie als Arbeiterklasse in der Minderheit sind. Das ist ja sozusagen bei den Sozialrevolutionären anders, weil die gesamten Werktätigen vertreten und auch diesen Geschichtsdeterminismus nicht haben. Wo das vielleicht auch irgendwie so eine Art so Zurückhaltung ist oder sozusagen nicht genau wissen, was passiert hier eigentlich. Und sozusagen ja auch mit dieser Möglichkeit, die Regierung selber zu übernehmen, halt eine Verantwortung einhergeht. Und wenn man die Lage halt nicht einschätzen kann, heißt es, dass man damit auch untergehen kann. Also vielleicht sind das so Faktoren halt irgendwie. Genau, also sozusagen diese provisorische Regierung im bürgerlichen Sinne oder auf der rechtlichen Ebene gibt es da durchaus Fortschritte, was die sozusagen in diesen 6 oder 7 Monaten halt macht. Also der Feudalismus wird offiziell beendet, die ständischen Privilegien werden abgeschafft, Todesstrafe wird abgeschafft und es gibt so die Bestrebung, halt so unabhängige Gerichte einzurichten. Und trotzdem ist aber diese provisorische Regierung nicht dazu in der Lage, die drängendsten Probleme zu lösen. Also auch da wird irgendwie diese drängende Agrarfrage immer wieder aufgeschoben, vor allen Dingen, weil eigentlich klar ist, wenn man diese Agrarfrage richtig halt lösen will, dann muss es da eine Umverteilung geben, das tastet das private Eigentum an und keine Partei, die in der Duma vertreten war, hat sich gar getraut, sozusagen an diese Eigentumsfrage ranzugehen und weil sie eben auch auf diese verfassungsgebende Versammlung warten, wo das endgültig geregelt wird. Die vermeiden aber auch kurzfristige Maßnahmen, also sowas wie Getreidepreise festlegen, Brotpreis festlegen, sondern das wird einfach tatsächlich dem Marktgeschehen überlassen. Und das führt eben dazu, dass die Lage auf dem Land halt elendig bleibt und der Krieg geht ja auch weiter und sozusagen diese Versorgungskrise spitzt sich im Grunde immer mehr zu. Nur weil bei mir kam so das Gefühl auf den Texten, dass das ja schon so ein schwerwiegender Fehler war, dass dieser Krieg sozusagen nicht beendet wurde durch diese provisorische Regierung. Also was war so der Hintergedanke, also wenn man all diese anderen drängenden Fragen, also war das einfach außenpolitisch bedingt in der Lage, die man da militärisch hatte oder? Ja, ich weiß auch nicht genau, wie gut es möglich ist, so einen Krieg sofort so zu beenden. Das Problem haben die Bolschewiki ja dann auch. Also in diesen langen Verhandlungen, wie beendet man eigentlich diesen Krieg? Und dann ist halt irgendwie natürlich ja sozusagen, also Preußen ist natürlich auch eine reaktionäre Macht, die halt irgendwie dann da sozusagen Gebiete annektiert und das bedeutet Gebietsverlust, bedeutet, dass man von landwirtschaftlichen Regionen abgeschnitten ist und so weiter halt. Aber ich denke auch trotzdem, auch bei den sozialistischen Parteien irgendwie so eine Art Patriotismus und nicht so richtig sehen, dieser Krieg verschärft die Lage immer weiter und wir müssen ihn eigentlich so früh wie möglich beenden. Kann man wahrscheinlich auch so ein dickes Punkt überschreiben. Genau, und es gibt da sozusagen auf jeden Fall eine Differenz in dem, wie sozusagen die Regierung die Situation einschätzt und wie die Mehrheit der Bevölkerung, weil bei der Mehrheit der Bevölkerung war auf jeden Fall eine richtig krasse Kriegsmüdigkeit und habe dann so Massendissertationen auch und also Massendissertationen und genau, also. Achso, vielleicht als Ergänzung bei Kriegsausbruch ist auch interessant, dass die Bolschewiki die einzige Partei waren, die von Anfang an konsequent gegen den Krieg war, aber bei den anderen Parteien, bei den Sozialrevolutionen und bei den Menschewiki gab es damals schon so eine Spaltung, Kriegsbefürworter und Kriegsgegner. Also Blecker noch zum Beispiel war so ein glühender Kriegsbefürworter. Und auch bei den Sozialrevolutionären gab es auch so glühende Kriegsbefürworter, aber gleichzeitig auch so eine Fraktion, die sehr stark gegen den Krieg war, was dann später zu offener Spaltung innerhalb von diesen Parteien geführt hat und diese politische Strategie von diesen Kriegsbefürwortern war gleichzeitig auch immer damit verknüpft, dass man sich den Liberalen so unterordnet. Und die Liberalen waren die Klasse, die fühlende Kriegsbefürworter. Also das ist eigentlich so auch logisch ein bisschen darauf gefolgt, auf dieser Strategie. Ja, in Deutschland sind diese Aufstände eben mit den Kriegsländern zusammengefallen. Aber sozusagen im Zug auf den Krieg ist es, also muss man sich denn eigentlich noch verteidigen auch in dem Moment? Also was bedeutet denn eigentlich Krieg beenden? Das ist ja sozusagen, also bedeutet das, dass man sozusagen die Defensivstellung beendet oder ist die in, zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gar nicht mehr gegeben? Man könnte eigentlich den Krieg aufhören und Deutschland würde nicht weiter sozusagen angreifen. Ja, das war ja dann sozusagen in den Friedensverhandlungen von Brest-Litovsk war es ja dann so, dass sozusagen, also da haben die Bolschewiki auch sozusagen, die haben sie da übelst krass diskutiert, wie können wir diesen Krieg beenden, und die Sozialrevolutionäre haben ja auch gesagt, wir müssen den Krieg sozusagen revolutionär umwandeln und sozusagen revolutionär gegen Deutschland in den Krieg ziehen quasi und uns dann mit den Arbeiterklassen dort verbünden und so weiter. Und da haben die Bolschewiki immer geschwankt und die waren sich auch ganz unsicher, was die halt irgendwie sozusagen machen können, und haben dann ja sozusagen so darauf gesetzt, also wir machen Verhandlungen und versuchen die auch länger hinzuziehen, um irgendwie zu versuchen, um auf Deutschland zu warten, dass da die Revolution passiert, und das ist halt nicht passiert. Und dann hat ja sozusagen Trotzki dann, der da der wichtige Verhandler war, hat dann ja sozusagen einseitig den Krieg für beendet erklärt und hat gesagt, wir demobilisieren. Und das hat dazu gesagt, dass sozusagen die deutsche Armee dann übelste Gebietsgewinne übelst schnell gemacht hat und immer weiter vorgerückt ist. Also die haben halt nicht den Krieg beendet tatsächlich. Ja, dann. Ja. Und haben dann sozusagen da ging es dann um, welche Gebiete fallen dann in die Hand der Deutschen und so weiter, und konnten da viel dann den Bolschewiki halt aufzwingen. Diese provisorische Regierung ja auch dann, ich glaube, Anfang Juli noch so eine Offensive, Militäroffensive gestartet hat gegen Deutschland, die ja so voll nach hinten losgegangen ist und dann ja das eigentlich auch so zu Zerrüttung genau. So beigetragen hat. Genau, also in diesem ganzen Zuge verschärfen sich auch wieder die Konflikte in den Fabriken, und da kann man jetzt feststellen, in diesem Zeitraum gibt's halt, fängt es an, dass es so einen Ring gibt, auch was haben die Arbeiter in der Produktion eigentlich mitzureden, und die reden immer mehr den Fabrikherren halt irgendwie rein, und es gibt so einen Ring darum, wer hat eigentlich die Macht in den Fabriken. Und dann gibt es halt so mehrere Ereignisse, die deutlich gemacht haben, also dass mit der provisorischen Regierung halt weder ein sozialer Fortschritt verbunden ist, noch dass die halt dazu in der Lage sind, den Krieg zu beenden. Eins dieser Ereignisse ist die Miljukow-Note, also benannt nach dem Außenminister der provisorischen Regierung, der halt sozusagen den Verbündeten von Russland, England und Frankreich halt irgendwie so eine Note zukommen lässt, wo er die Bündnistreue versichert. Also sozusagen die provisorische Regierung sagt, offiziell wollen wir in Frieden ohne Annexion und Kontribution eingehen, und gleichzeitig, wenn die dann halt England und Frankreich sagen, wir halten euch die Treue, heißt das eigentlich, geht der Krieg auch als sozusagen Krieg weiter, wo Gebietsgewinne erzielt werden. Diese Miljukow-Note der Miljukow muss dann aus der Regierung raus, und in dem Zuge kommt es dann, dass auch die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre sich entscheiden, halt in die provisorische Regierung einzutreten und mit den Liberalen halt dieses Bündnis einzugehen. Dann die Kerensky-Offensive im Juli 1917, die Samuel jetzt schon angesprochen hat. Also da versucht der Kriegsminister Kerensky nochmal gegen die Deutschen vorzurücken und so Gebietsverluste auszugleichen. Das führt halt zu einer Verlängerung des Krieges und auch zu einem vielfach mehr an Toten. Und heißt dann im Ende auch, also eigentlich hat auch diese Offensive dazu geführt, dass es noch mehr Gebietsverluste gab. Dann gab es den Kornilow-Putsch. Also Kornilow war so ein rechtsgerichteter, zaristischer General, der hat versucht, die provisorische Regierung abzusetzen. Dagegen hat sich dann vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem Kapp-Putsch, aber es ging in Russland viel schneller, dass das zurückgeschlagen werden konnte. Also es gab eine große Einheitsfront von sozialistischen Parteien und der Arbeiterschaft, und innerhalb von kürzester Zeit konnte dieser Putsch halt zurückgeschlagen werden. Und dieser Putsch hat aber die provisorische Regierung auch weiter diskreditiert, weil irgendwie so allen klar war, dass halt der Kornilow die ganze Zeit mit dem Kerensky in Kontakt standen und die ja da auch irgendwelche Deals gemacht haben. Also der Kerensky hat sich versucht abzusichern, was kann er machen im Fall von so einem Putsch, und hat er dann immer noch einen Posten und so weiter. Genau, und über diese ganzen skandalösen Ereignisse hinweg ist es dann halt den Bolschewiki gelungen, ihren Einfluss zunehmend auszubauen. insbesondere in den Fabrikkomitees und in den Roten Garden. Da haben die dann sozusagen in dieser Zeit an vielen Orten eine große Mehrheit erreicht. Genau, und wie auch immer man so den Charakter der bolschewistischen Partei einordnet, im Grunde waren halt die einzigen, die es gewagt haben, eben zur Lösung aller drängenden Probleme in dieser Kriegssituation halt die Eigentumsfrage anzugehen. Das heißt, die haben sozusagen den Fabrikkomitees versprochen, rechtlich weitestgehend die Verfügung über die Fabriken zu haben und haben den Bauern eben die Verfügung über ihr Land versprochen. Und in diesen Versprechen ist halt klar, dass sozusagen das private Eigentum halt angetastet wird und dass die bisherigen Eigentumsverhältnisse sich entscheidend verändern sollen. Dann haben die Bolschewiki im Juli schon so einen Aufstandsversuch gemacht, der aber gescheitert ist. Dann gelingt es halt beim zweiten Versuch am 25. Oktober 1917. Der Anlass für diesen Aufstand und Generalstreik, der da einsetzt, ist, dass halt Kerensky halt versucht, so Teile der Petrograder Garnisonen, die in Petrograd stationiert sind, die an die Nordfront zu verlegen. Und das nehmen halt die Bolschewiki dann so als nochmal als so einen Skandal zum Anlass. Sie setzen dann strategisch alle wichtigen Punkte in Petersburg, verkünden die Gründung einer neuen Räteregierung, erklären halt die provisorische Regierung für abgesetzt. Und haben das sozusagen strategisch auch so gemacht, dass das sozusagen kurz vorher passiert, bevor der zweite allrussische Rätekongress einberufen wird und da auch schon sozusagen vor dieser Räterepräsentation halt schon auch vollendete Tatsachen geschaffen werden. Nur damit ich nicht zueinander bekomme, wo liegt denn die Nordfront? Das ist noch nicht sozusagen das Expeditionskorps von Briten und Franzosen, das von der Regierung. Also wenn ich so militärstrategisch so ein bisschen überfrage. Also die Frage ist sozusagen, waren sind Franzosen und Briten sozusagen zu dem Zeitpunkt schon auf dem Russlandgebiet da zahnreich sozusagen? Weiß ich nicht. Nordfront ist ja, glaube ich, auch ein Verhältnis zu Österreich und dem osmanischen Bereich. Die waren ja auch, die Alliierten, oder? Russland, die Franzosen, die Engländer. Die waren ja die Alliierten von Russland, oder? Bis eigentlich im Ersten Weltkrieg. Genau. Und irgendwann landen die ja dann sozusagen auch bei Irkutsk irgendwie und tun da sozusagen diese weiße Kornilow-Armee aufbauen dann. Genau. Die Frage ist, ob das sozusagen schon zu dem Zeitpunkt der Fall war, weil die irgendwie, also ich dachte, kritischen provisorischen Regierung oder ich vermute, das passiert dann erst nach der Oktoberrevolution, wenn sich dann diese feindliche Regierung dann etabliert hat, weil dann sozusagen die Voraussetzungen ganz andere sind, weil man dann nicht mehr so einen Partner hat, der mit einem gemeinsamen Blick führt, sondern dann so eine sozialistische Regierung, die Deutschland eignet. Kann ich auch so eine Flasche Wasser haben, ne? Genau, also diese neue Räteregierung bildet sich aus dem Petrograder Sowjet und dessen zentralen Exekutivkomitee. Das hatte sich schon vorher sozusagen gegründet, was sozusagen, ja, sozusagen, also die Exekutive dieses Petrograder Rats und lässt sozusagen auf dem zweiten allrussischen Rätekongress das von dem auch sozusagen bestätigen. Das ist deswegen möglich, weil die Menschewiki und Sozialrevolutionäre den allrussischen Rätekongress verlassen, weil sie halt sagen, die Bolschewiki handeln hier auf eigene Faust und das finden wir nicht gut. Dadurch, dass sie diesen Rätekongress verlassen, haben dann die Bolschewiki aber auch da die Mehrheit und sozusagen erweitern dann ihr eigenes Exekutivkomitee nochmal sozusagen, so dass sozusagen das auch eine landesweite Repräsentation gibt. Und der genau, der bildet sich dann daraus quasi, da bildet sich dann der Rat der Volkskommissare heraus, also da haben die auch lange überlegt, wie nennen wir das halt, weil im Grunde waren es so irgendwie sowas wie Minister oder so, aber Rat der Volkskommissare klingt dann mehr nach Räteregierung. Genau, so die ersten Maßnahmen von den Bolschewiki waren dann, also das Dekret über den Frieden, das sozusagen den schnellstmöglichen demokratischen Friedensschluss proklamiert hat und haben sich darin aber gleichzeitig sozusagen an die klassenbewussten Arbeiter aller anderen beteiligten Kriegsarmeen gewendet, dass die halt sozusagen auch mit auf den Frieden hinwirken. Dann das Dekret über Grund und Boden. genau, wo das Eigentumsrecht an Boden überhaupt für abgeschafft erklärt wird und die Neuverteilung quasi in die Hände der ländlichen Selbstverwaltungsorgane übergeben werden soll. Das ist dann so ein bisschen sowas, also da dekretieren die Bolschewiki, was die ganze Zeit schon im Gange ist, nämlich dass die Bauern sich das Land halt schon aneignen und zum Teil haben die halt irgendwie so ländliche Rätestrukturen auch herausgebildet, aber dafür braucht es dieses Dekret nicht und die Bauern haben das größtenteils so gemacht, wie sie sich das vorgestellt haben. Genau, die Trennung von Staat und Kirche wird dekretiert, Religion wird zur Privatsache erklärt, bürgerliche Ehe wird als Institution abgeschafft. Genau, und auch sozusagen per Dekret wird den Fabrikkomitees ein umfassendes Kontrollrecht in den Fabriken gewährt und die, sozusagen, es wird denen auch ermöglicht, sozusagen Zwangsmaßnahmen gegenüber Fabrikleitungen zu vollziehen. Und gleichzeitig ist aber schon in diesem ursprünglichen Dekret zu den Fabrikkomitees auch schon sozusagen wird das so angestrebt, dass die Gewerkschaften eigentlich die Fabrikkomitees auch wiederum so einer zentralisierten Kontrolle unterziehen. Genau. Das sind sozusagen so die Punkte bis zum Scheitelpunkt der Revolution. Die meisten der Errungenschaften, die da sozusagen verkündet wurden und per Dekret in Gang gesetzt wurden, sind dann sozusagen ein halbes Jahr später eigentlich auch im Grunde schon oft wieder passé. Und sozusagen, ihr alle kennt dieses Ergebnis, dass am Ende dann sozusagen die Bolschewiki halt eine Parteienherrschaft errichten, eine Diktatur über das Proletariat, Arbeit wird militarisiert im Zuge des Bürgerkriegs, die Selbstbestimmung in der Armee wird wieder einkassiert, Gewerkschaften werden zum Kontrollorgan des Staates, im Grunde gibt es keine unabhängige Arbeiterorganisierung mehr, die nicht mal ein Schutzrecht gegenüber dem Staat haben, jegliche Opposition wird verboten, Todesstrafe wird wieder eingeführt. Pressefreiheit, das ist sozusagen so das Ende, was ich nur so vorwegnehme, wo, glaube ich, sozusagen man eben sozusagen die zentrale und spannende Frage halt irgendwie ist, wie ist das halt irgendwie so gekommen und was für eine Rolle haben die Bolschewiki halt irgendwie dabei gespielt, genau. Ich wollte sozusagen am Ende, und das wäre sozusagen auch vorbereitend für morgen, nochmal was sagen zu den Rätestrukturen, die sich in der Revolution herausgebildet haben und auch zu dem Charakter von verschiedenen Rätestrukturen sagen, weil ich glaube, genau, dass oft in dem Sprechen über die Oktoberrevolution gar nicht so richtig deutlich wird, dass es sozusagen auf unterschiedlichen, sehr unterschiedlichen Ebenen halt diese Räteorganisierung gab. Wir haben zum einen die Arbeiter- und Soldatenräte, die im Zuge der revolutionären Ereignisse auf städtischer und auf Bezirksebene gewählt wurden. Und das ist oftmals sozusagen so ganz schön durcheinander. Also es gibt sozusagen Versammlungen in Fabriken oder in der Öffentlichkeit und dann passiert es oft auch irgendwie sozusagen auf Zuruf. Genau, und das sind sozusagen so Räte, die halt sozusagen so diese lokale Verwaltung erstmal übernehmen. Also die haben sozusagen so eine politisch-administrative Funktion. Dann hatte ich schon diesen wichtigen Akteur der Revolution erwähnt, den Petersburger Rat der Arbeiter- und Soldatendeputierten. Genau, und das ist eben nicht der Rat von 1905, der ja in dieser überbetrieblichen Koordinierung bestand. Also dieser Rat, der Petersburger Sowjet, basiert nicht auf Versammlungen in streikenden Fabriken, sondern der hatte einen Vorläufer in der zentralen Arbeitsgruppe. Das war sozusagen eine Gruppe, die sich gegründet hat während des Ersten Weltkrieges von eher rechtsstehenden Menschewiki, die sozusagen wollten, dass sozusagen es eine Vermittlung gibt zwischen den Arbeiterbelegschaften und dem militärisch-industriellen Komitees. Also das waren sozusagen so diese Institutionen, die halt sozusagen die staatliche Lenkung der Wirtschaft und des Krieges halt gemacht haben. Und da sollte es sozusagen, also da war auch so ein bisschen vielleicht so eine Art Burgfrieden-Idee, zumindest ging es darum, Konflikte halt lösen zu können während des Krieges und aber auch während des Krieges die Produktion aufrechterhalten zu können. Und diese zentrale Arbeitsgruppe hat sich dann aber während des Kriegs selbst radikalisiert und hat auch sozusagen schon angefangen, revolutionäre Positionen einzunehmen. Diese zentrale Arbeitsgruppe wurde dann 1917 festgenommen, dann im Zuge der Februarrevolution wieder freigelassen und haben dann sozusagen in dieser Situation zur Wahl dieses Petersburger Sowjets aufgerufen. Da waren sozusagen so etwa 3000 Leute Mitglieder, 2/3 davon waren Soldaten. Diese Soldaten waren in der Regel Bauern. Und dieser Petersburger Sowjet hat dann dieses zentrale Exekutivkomitee gegründet. Und genau, vor allen Dingen dieses Exekutivkomitee ist dann quasi sozusagen diese Parallelregierung zur provisorischen Regierung. Genau, dann fand im Juni 1917 die erste allrussische Rätekonferenz statt, aus der sozusagen das zentrale Exekutivkomitee des Petersburger Sowjets dann eben zu diesem allrussischen zentralen Exekutivkomitee erweitert wird, um sozusagen die Kompetenz zu haben, eben auch sozusagen diesen gesamtrussischen Anspruch haben zu können. Genau, da ist das wichtig. Genau, da ist sozusagen wichtig, bei dieser allrussischen Rätekonferenz, bei der ersten, gab es noch keine eigene Bauernvertretung. Das heißt, da hatten sozusagen die Bauern, die der größte Teil der Bevölkerung waren da im Grunde noch nicht repräsentiert in diesem Petersburger Sowjet. Und bei dem zweiten allrussischen Rätekongress war dann die Regelung, also das in dieser Oktoberrevolutionssituation, dass jeder Stadtsowjet einen Delegierten je 25.000 Stimmen schickt in den allrussischen Kongress und die ländlichen Sowjets einen Delegierten je 125.000 Stimmen. Daran kann man schon so ein Ungleichgewicht halt irgendwie ablesen und darauf basiert im Grunde auch, würde ich sagen, die Macht der Bolschewiki, weil sozusagen, wenn sie das sozusagen gleich gemacht hätten oder anders, dann wären eher die Sozialrevolutionäre halt in dem allrussischen Rätekongress bestimmt gewesen. War das jetzt, weil die Bolschewiki so mit den Bauern waren oder weil die Bauern an dem Militär waren? Nee, sozusagen die Bauern waren unterrepräsentiert. Ah, andersrum. Genau. Gab es da keinen Widerstand gegen diese Schlüssel? In welchem Verhältnis war das nochmal? Also, der Stadtsowjet schickt einen Delegierten je 25.000 Stimmen und der ländliche Sowjet schickt einen Delegierten je 125.000 Stimmen. Das wäre interessant. Ich weiß es nicht genau. Ich habe eine ganz andere Frage. Ich habe den Film-Upload bekommen, yeah. Aber ich brauche Internet. Weil hast du das? Es gibt hier Weimar Freifunknetz. Ich habe irgendwie Edu-Roam. Ich habe Edu-Roam. Ich habe nicht mal Hotspot. Also du hast sozusagen das Uni-Netz. Ja, ich habe das Uni-Netz. Ja, genau. Voll. Ja, kann es loben. Nochmal, also die waren systematisch unterrepräsentiert, also wirklich formell festgelegt sozusagen. Ah ja, okay. War das ein Schlüssel zustande gekommen? Das wäre jetzt eine gute Frage, weiß ich nicht genau. Aber sozusagen, also ich kenne das halt so aus der Novemberrevolution, dass sozusagen die ja nicht übelst lange darüber diskutiert haben, wie repräsentativ ist jetzt eigentlich dieser Rat oder so. Also das ist ja, die Ereignisse überschlagen sich halt die ganze Zeit und man muss irgendwie gucken, wie kann man jetzt hier so einen Rat einberufen oder so. Weil in den Arbeitern- und Soldatenrat wiederum sind die Soldaten gegenüber den Fabrikarbeitern, ja. So repräsentiert, ist auch ganz interessant. Ja. Genau, also das ist sozusagen diese politisch-administrative Rätestruktur und die ist nochmal zu unterscheiden von der Bewegung der Fabrikkomitees, die im Grunde eben aus den Streikbewegungen heraus entstanden sind, als Organe, die erstmal den Zweck haben, innerhalb der Fabrik den Streik zu koordinieren. Und dass diese Fabrikkomitees so stark waren, ist auch dem Umstand geschuldet, dass es ja keine offizielle gewerkschaftliche Organisierung gab, also die war nicht möglich bis zur Februarrevolution 1917. Und das heißt, das war im Grunde sozusagen eine klandestine, eher dezentrale Struktur, die sich in den Fabriken herausgebildet hat und die erstmal sozusagen ihr Interesse und ihre Forderungen unmittelbar gegenüber der Werksleitung oder gegenüber den Fabrikherren durchsetzen wollten. Und diese Fabrikkomitees wurden in der Regel auf Vollversammlungen in den Fabriken gewählt. Das heißt, da fand faktisch sozusagen eine Repräsentation der gesamten Belegschaft statt. Genau, und die Fabrikleitung, die waren nicht, also sozusagen es konnten alle, die irgendwie angestellt sind, außer die Fabrikleitung, die darf nicht mitmachen. Genau, das hat halt so einen sehr basisdemokratischen Drive und man kann auch sehen, dass sozusagen diese Parteispaltungen, dass die in diesen Fabrikkomitees oftmals keine Rolle gespielt haben, weil die an sehr konkreten Problemen halt gearbeitet haben. Seit wann kann man diese Fabrikkomitees festmachen? Seit 1905, oder? Ja. Okay, aber nur, weil du gesagt hast, dass eine gewerkschaftliche Organisation in dem Sinne, wie wir sie kennen, war nicht möglich. Aber wenn sich alle in der Fabrik versammeln und irgendwas lähmen. Genau, das ist ja dann immer auch sozusagen eine Verhandlungsfrage. Wenn es einen Streik gibt, also dann gibt es diese Versammlung, obwohl die illegal sind. Und dann ist ja immer sozusagen die Frage des Ausgangs des Streiks, was folgt dann halt darauf, dass man sich halt illegal versammelt hat. Was hast du gesagt, das mit Parteistruktur und... Genau, dass sozusagen die Parteizugehörigkeit oft keine Rolle gespielt hat. Ach, und sozusagen während die auf der politischen Ebene zum Teil aufgrund der Parteizugehörigkeit nicht miteinander zusammengearbeitet haben, war das halt in Fabrikkomitees möglich, weil die da an so konkreten Problemen einfach gearbeitet haben. Ja. Genau, dann ist sozusagen 1917, ab Februar 1917 ist ja die Gewerkschafts-, also dann waren die Gewerkschaften legal und die Gewerkschaftsbewegung ist auch sehr schnell angewachsen. Und die Gewerkschaften haben dann sozusagen sich eigentlich sehr schnell in Konkurrenz verstanden zu den Fabrikkomitees, weil sich da vielleicht auch so zwei Organisationsmodelle gegenüberstanden. Also auf der einen Seite die eher dezentrale Organisierungsweise der Fabrikkomitees, die eben konkret das Interesse ihrer jeweiligen Belegschaften vertreten. Und auf der anderen Seite die Gewerkschaften mit einer eher zentralistischen Organisationsweise, die halt irgendwie dann auch den Anspruch haben, größere Produktionszweige zu vertreten oder halt die gesamte Arbeiterklasse. Genau, und in der Entwicklung der Oktoberrevolution kommt es dann eben dazu, dass die Bolschewiki ab einem bestimmten Punkt eher auf die Gewerkschaften setzen und sozusagen die Gewerkschaften dann eben auch verstaatlicht werden und auch zum Instrument der Disziplinierung werden. Genau, und in dieser Gegenüberstellung von zentralen und dezentralen Modellen muss man auf jeden Fall gleichzeitig klar machen, dass die Fabrikkomitees nicht einfach nur borniert waren und irgendwie auf ihren Betrieb irgendwie nur geguckt haben, sondern dass sie auch die Bestrebung hatten, so betriebsübergreifende Vernetzung herzustellen. Und im Mai 1917 fand in Petersburg auch so eine Konferenz der Fabrikkomitees statt, auf der ein zentrales Fabrikkomitee gegründet wurde, die sich halt irgendwie sozusagen mit anderen, die so eine überbetriebliche und auch überstädtische Kommunikation halt hergestellt haben. Du kannst ganz kurz eine Frage fragen. Was kann ich mir denn mit der Verstaatlichung der Gewerkschaften vorstellen? Haben Sie dann einfach einen Beamten, einen Staatsbeamten an die Spitze des Apparates gesetzt? Oder? Ja. Also ja, das waren sozusagen die Bolschewiki dann als Parteimitglieder, die Gewerkschaften halt auch organisiert haben. Was ich auch ganz spannend fand, in den einen Texten, in den wir umgesprochen haben, ging es ja darum, dass irgendwie so Facharbeiter, Ingenieurs- und Technikergewerkschaften über die Gewerkschaft gegen die Fabrikkomitees revoltiert haben. Aber es war nicht generell so, dass Gewerkschaften dann nur so Facharbeiterverbände. Ich glaube nicht. Also das ist sozusagen auch irgendwie so einen rasanten Anstieg gab es dann in gewerkschaftlicher Organisierung halt. Und ich glaube, es geht halt darum, dass es einfach zwei verschiedene Organisationsmodelle sind. Genau, also 1917 gesamtrussische Konferenz der Fabrikkomitees und dann gibt es auch eine gesamtrussische Koordinierung. Und was hatte ich, glaube ich, noch vergessen? Genau, also gab dieses zentrale Fabrikkomitee. Die haben dann auch die wichtigen Städte halt miteinander vernetzt, so Moskau, Kiew, Charkow, Petrograd. Genau. Und am Anfang hatten diese Fabrikkomitees eher so eine defensive Funktion. Also oft ging es halt eben darum, so Fabrikschließungen oder Massenentlassungen zu verhindern. Und das auch vor der Erfahrung der 1905er-Revolution, weil das da sozusagen dann sozusagen gefolgt ist auf die Revolution, dass es halt so Massenentlassungen und Aussperrungen gibt, auch um sozusagen die Revolutionäre aus den Fabriken zu kehren. Und da haben sozusagen, die wussten die 1917, okay, da müssen wir tunlichst drauf achten, dass das jetzt halt nicht passiert. Und solange der Krieg auch ging, ist das immer wieder passiert, dass es zur Betriebsschließung kommen sollte. Und dann im Laufe der Zeit sind aber die Fabrikkomitees immer offensiver geworden. Also die haben dann durchgesetzt, dass sie in der Frage von Entlassung und Einstellung und Bezahlung mitreden dürfen, dass sie die Tätigkeit der Werkleitung kontrollieren können. Und dann, ja, im Zuge von so chaotischen Kriegsereignissen haben sie auch dafür gesorgt, dass es so eine gewisse Ordnung halt irgendwie gibt in den Fabriken, haben für Arbeitsschutzmaßnahmen gesorgt, haben auch versucht, so Sabotage und sowas zu verhindern, bis halt dahin, dass sie sozusagen gefordert haben, wir wollen jetzt Einblick in die Buchführung der Vertriebsleitung haben und bestimmen auch selber mit, was und wie produziert wird. Genau, und in den Fabrikkomitees gibt es auch sozusagen bis zur Oktoberrevolution halt sozusagen Diskussionen, inwiefern übernehmen wir die Betriebsleitung selber und nehmen auch Verantwortung für den Betrieb und haben sich da aber sozusagen zurückgehalten und das eher nicht gemacht. Und genau, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, den wir auch diskutieren können, glaube ich, morgen gut und wo es auch so Textstellen zu gibt. Genau, und jetzt habe ich das sozusagen so gegenübergestellt, auf der einen Seite diese politisch-administrativen Räte und auf der anderen Seite die Fabrikkomitees. Und auch da muss man sagen, dass das ein bisschen schematisch ist und auch in der Realität das oft auch ineinander übergegangen ist. und miteinander vernetzt und miteinander verwoben war. Dazu habe ich jetzt ein Zitat aus dem Buch hier. Das zentrale Exekutivkomitee bildete gewissermaßen die Spitze einer Pyramide von verschiedenen Sowjets. Vom periodisch tagenden allrussischen Sowjetkongress gewählt und einzig diesem verantwortlich, war es faktisch das mächtigste Organ. In den einzelnen Städten gab es Sowjets wie den Petrograder Rat der Arbeiter- und Soldatendeputierten mit ihren eigenen Exekutivkomitees, deren Beschlüsse vom Plenum einer Art Delegiertenversammlung genehmigt werden mussten. Naturgemäß waren dort Wechsel in der personellen und parteipolitischen Zusammensetzung eher möglich. Von diesen Institutionen unabhängig existierten weiter Organe auf der Ebene der einzelnen Stadtteile. Die Bezirkssowjets waren unmittelbar im Anschluss an die Februarrevolution entstanden, in den Industriegebieten der Stadt auf Initiative der Arbeiterinnen und Arbeiter, wie beispielsweise die Sowjets in den Bezirken Vyborg und Peterhof, also Stadtteile von Petrograd. Der Peterhofer Sowjet hatte von Ende Februar bis Mitte April auch die Funktion eines Fabrikkomitees in den Putilow-Werken. In solchen von der Industrie geprägten Stadtteilen waren die Bezirkssowjets zusammen mit den Fabrikkomitees Organe der Arbeitermacht und der lokalen Selbstverwaltung, die sich um alle unmittelbaren lokale Belange kümmerten, wie beispielsweise die Lebensmittelversorgung, das Sozialwesen, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder die Organisation von Arbeitskämpfen. So entstanden in den ersten Monaten der Revolution in Petersburg und Umgebung ein Netzwerk von mehr als einem Dutzend Bezirks- und Unterbezirkssowjets. Koordiniert wurde deren Tätigkeit von der Interbezirkskonferenz, einer während der Apriltage gegründeten Versammlung von Vertretern und Bezirkssowjets, die aus zwei Mitgliedern jedes lokalen Petrograd-Sowjets bestand. Also gab es so ein bisschen so ein Gewimmel von verschiedenen Räten und Vernetzungen und Koordinierungen. So. Genau, und auch sozusagen, weil ich jetzt so ein bisschen so das stark gemacht habe, dass es halt irgendwie diese Fabrikkomitees gibt und die irgendwie anders funktionieren als die Parteien. Da würde ich auch sagen, auch da ist die Sachlage so ein bisschen komplizierter, weil die Bolschewiki auch deswegen den Aufstand durchgeführt haben, weil sie wussten, dass sie tatsächlich in den Fabrikkomitees in der Mehrheit sind. Und das führt dann sozusagen im Zuge der Revolution eher zu einem Konflikt auch innerhalb der Bolschewiki, weil ganz viele Bolschewiki halt auch in den Fabrikkomitees drin sind. Und wenn dann die Bolschewiki sozusagen die Befugnisse der Fabrikkomitees einschränken, dann mussten die sich gegenüber ihren Genossen in den Fabrikkomitees halt irgendwie erklären. Da gab es ganz viele Konflikte und auch sozusagen für die Bolschewiki in den Fabrikkomitees war das oft auch schwierig, weil sie dann so Maßnahmen ihren eigenen Belegschaften erklären mussten und das halt viel schwieriger für die auch war, als irgendwie einfach so einen Beschluss zum Beispiel zu machen. Genau. Genau, das war erstmal mein Rundumschlag.